Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, Gott gießt seinen Geist aus. Gott gießt seinen Geist aus in dieser Zeit. Und ich habe gerade so empfunden, weißt du, da sind noch so viele in unserem Land, die trocken sind. Da sind so viele in unserem Land, die durstig sind. So viele, die das frische Lebenswasser Gottes noch nicht kennen. Aber weißt du, das ist eine Zusage Gottes heute Morgen. Das ist eine Zusage, Jesaja 41, Vers 18 heißt es, ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in der Wüste setzen, Akazien, Myrten, Olivenbäume, werde Wacholderbäume in der Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen, damit sie sehen und erkennen es, merken und verstehen allesamt, dass die Hand des Herrn dies getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. Halleluja, Halleluja. Lass uns gerade einfach, ich habe so den Eindruck, dass wir wirklich uns 2 Minuten Zeit nehmen sollen, wir unsere Stimme im Gebet erheben sollen, dass wirklich überall da, wo Menschen einfach trocken sind, wo Menschen bedürftig sind, wo Menschen in Nöten sind, wo Menschen einfach ohne Gott in der Welt sind, dass der Heilige Geist kommt und sie berührt mit seiner Kraft. Komm, erheb deine Stimme. Wir danken dir, Herr, für dein frisches Wasser, das vom Thron Gottes kommt, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für deine Zusage, Herr, dass du bewässern möchtest, was trocken war, dass du bewässern möchtest, was dürr war, dass du neues Leben schenken möchtest. Herr, wir setzen frei in dem Namen Jesus, Herr, neues Leben in unserem Land, neues Leben in den trockenen Seelen, neues Leben in den durstigen Seelen, Entschiedenheit. Sharamando Kora. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke für das frische Wasser, Herr. Halleluja. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute Morgen wirklich Leute hierher gekommen sind, weil dir wirklich buchstäblich die Zunge am Gaumen klebt. Jesaja 41, 17 heißt es, die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins, ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Und du bist hierher gekommen, wirklich mit diesem Gefühl, wow, meine Zunge vertrocknet vor Durst, ich bin so durstig nach dem frischen Wasser Gottes. Du bist extra hierher gekommen heute Morgen, weil du einfach Durst hattest, weil du Durst hast, weil du einfach wirklich, du sagst, ja, die Zunge klebt mir schon im Gaumen. Also heute Morgen ist hier eine Wasserquelle, die ausgibt. Und wenn dich das betrifft, gerade jetzt, sie will bereits ausgeben, diese Wasserquelle will bereits ausgeben. Wenn dich das betrifft, du bist hierher gekommen, weg mit dieser klebende Zunge am Gaumen, dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Ich möchte dir ganz kurz die Hand auflegen und wirklich der Heilige Geist wird dich einweichen. Da ist eine Wasserquelle. Oh, da ist eine Wasserquelle. Danke, Vater, für das frische Wasser, das fließt, Herr. Oh, frisch vom Thron, aus dem Strom. Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Oh, mehr, Herr, oh, mehr. Füll sie auf, Heiliger Geist. Oh, füll sie auf, Heiliger Geist. Füll sie auf, Heiliger Geist. Oh, füll sie auf, Heiliger Geist. Bleib einfach in der Gegenwart Gottes. Oh, weißt du, es ist nicht immer das schnelle Instant, sondern manchmal müssen wir einfach ein bisschen uns einweichen lassen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, für den Strom. Danke, Vater, für den Strom. Danke für den Strom von dem Thron. Danke, Vater, für den Strom. Wo sind die Ordner? Wo sind die Ordner? Fließt von deinem Thron. Oh, Shekaramando Korabasanda Kanarabasiara. Fließt von deinem Thron. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Fließt von deinem Thron. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für den frischen Strom. Oh, für den frischen Strom von deinem Thron. Frisches Wasser. Oh, du bist bereit auszugießen. Strom von dem Thron. Oh, frisches Wasser. Oh, da ist so ein Hunger, da ist so ein Durst. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass deine Quelle ausgibt heute Morgen, Herr. Danke, dass hier eine Quelle ist. Quelle, Quelle, Quelle. Quelle lebendig Wassers. Quelle lebendig Wassers. Quelle lebendig Wassers. Quelle lebendig Wassers. Oh, Quelle lebendig Wassers. Oh, Jesus. Touch him, Lord. Heiliger Geist. Oh, mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist, gerade jetzt. Reich ihn ein, alles, was dürr geworden ist, alles, was trocken geworden ist. Oh, alles, was Mangel hat, weich ihn ein. Mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Halleluja. Nicht beten, einfach nur empfangen. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, Shekara Ramando Korabasiara Ramando Korabasadara. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr, mehr von dir, mehr. Heiliger Geist. Oh, mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir, Heiliger Geist. Weich hinein. Oh, mehr. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, komm. Gib mir mehr, Heiliger Geist. Oh, gib mir mehr, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Gib mir mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Gib mir mehr, Heiliger Geist. Oh, gib mir mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frische, frische, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Frisches Wasser, frisches Wasser, frisch, oh, frisch, mehr, mehr, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger, wow, wow, jetzt wird es stärker und stärker, je mehr reingehen, umso stärker wird es, oh, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger Geist, mehr, Heiliger Geist, oh, fühl sie, Heiliger Geist, fühl sie, Heiliger Geist, fühl sie, Heiliger Geist, fühl sie, Heiliger Geist, oh, fühl sie, Heiliger Geist. Mehr, Herr. Mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. Mehr, mehr, mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Keine Angst, es ist nur die Kraft Gottes. Es passiert nichts. Keine Angst. Willst du mehr? Okay, komm her, gib mir deine Hand. Halleluja. Mehr, Heiliger Geist. Mehr mehr Heiliger Geist, berühre sie, Herr, frisches Wasser, Herr, frisches Wasser von dir, Herr, frisches Wasser von dir, Herr, oh, frisches Wasser, oh, frisches Wasser, oh, frisches Wasser, frisches Wasser, oh, ich sehe, da ist wie ein Pool hier in diesem Bereich, da ist wie ein Pool, wie beim Teich Bethesda, du springst rein, und du empfängst in Jesu Namen. Oh, das ist dieser Pool. Frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, frisches Wasser. Oh, da ist der Pool. Oh, oh. Halleluja, frisches Wasser. Mehr von dir, mehr, mehr, mehr. Füll den Heiliger Geist. Mehr von deinem Brot. Mehr von deinem Strom. Mehr, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh. Lass dich einfach weiter einweichen. Der Heilige Geist ist am Berg bei dir. Halleluja, Halleluja. Manchmal ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht immer spektakulär, immer gleich beim ersten Mal, wenn wir Gebet empfangen oder wenn wir anfangen reinzuspringen. Manchmal ist es so, weißt du, Gott ist so gnädig und er gibt uns wirklich auch diese Zeit. Weißt du, manchmal ist es so, wir stehen am Fluss und wir tippen unseren Fuß hinein und wir testen das Wasser und dann sagt, okay, der Herr sagt, der Herr, willst du noch mehr? Willst du noch mehr? Und dann gibt er noch mehr. Halleluja. Und dann kommen wir bis zum Knöchel. Halleluja. Und der Herr fragt, willst du noch mehr? Willst du noch mehr? Oh, Jesus. Und dann geht es bis zu den Knien. Und der Herr sagt, willst du mehr? Halleluja. Oh, bis zu den Hüften. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Deswegen brauchst du es manchmal auch, dass dir mehrmals die Hände aufgelegt werden. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für den Strom. Für dich, da ist mehr. Jesus. Mit dir. Oh, Jesus. Weißt du, und dann ist manchmal auch wichtig, weißt du, wenn du unter der Kraft Gottes, wenn da keine Kraft mehr in dein Bein ist und du fällst, dann ist manchmal wichtig, dass du nicht gleich wieder aufstehst, sondern einfach den Heiligen Geist dir dienen lässt. Es geht nicht, weißt du, es geht nicht darum, okay, ich bin umgefallen und Gott hat mich berührt, sondern es geht darum, dass er wirklich zu dir spricht, weißt du, in diesen Gottesdiensten, gerade diese letzten Gottesdienste erleben wir, weißt du, dass Gott Visionen gibt, dass Gott Offenbarung gibt den Menschen, auch während sie auf dem Boden liegen, dass Gott sie heilt, dass Gott ihre Herzen heilt. Also lass es einfach zu, lass einfach zu, was er tut. Oh, Halleluja. Oh, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr, mehr Herr. Oh, gib ihr mehr, oh, gib ihr mehr, gib ihr mehr, gib ihr mehr. Gib ihr mehr, oh, oh, gib ihr mehr, gib ihr mehr, Herr, gib ihr mehr, gib ihr mehr, Herr, gib ihr mehr. Oh, oh, oh, oh, Jesus, wir geben dir die Ehre, oh, wir geben dir die Ehre, bet ihn an. Ich mach alles neu. Ich mache alles neu. In dir sagt der Herr, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. In dir sagt der Herr, er sagt es dir zu. Er sagt es dir zu. Er sagt es dir zu. Er sagt es dir zu. Und nimm's für dich. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Weißt du, es heißt, ich habe es letzten Sonntag vorgelesen, die Ströme machen die Stadt Gottes glücklich. Oh. Oh, weißt du, da ist Freude über das, was Gott tut. Da ist Freude in der Ernte. Da ist Freude in der Fülle. Da ist Freude in der Fülle, die vor ihm ist. Da ist Freude in dem frischen Strom. Da ist Freude in der frischen Herrlichkeit. Oh, lasst uns wirklich ihm die Ehre geben für das, was er tut. Halleluja, lasst uns ihm die Ehre geben. Bist du da dabei? Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus, wir geben dir die Ehre. The presence of the Lord, there's an oil, it's burning. Yes. It's an island of joy. Oh, it's an island of breakthrough that's flowing in this place. It's an island of healing. It's an island of joy. It's an island of breakthrough that's flowing in this place. Step on it, step on it, step on it into the eye that's flowing in this place. Step on it, step on it. Ich habe wirklich den Eindruck, es ist wie so, ich spüre, kann es so stark spüren, gerade auch hier oben gerade, wie so eine Ölquelle, die aufgegangen ist, eine Ölquelle, die ausgegangen ist, aufgegangen ist. Oh, wow, wow, Moni, wow, wow, wow, wow, wow, wow, mehr her, mehr her, mehr her, mehr her, oh, lass sie trinken, Herr. Halleluja, das ist diese Ölquelle. Oh, oh, oh. Silvi, komm mal hoch. Die Mitarbeiter brauchen frisches Öl. Stell dich mal daher. Oh, gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Oh, oh, oh. Frisches Öl. Frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl, frisches Öl. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, oh, die Quelle gibt aus, die Quelle gibt aus, die Quelle gibt aus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, jemand ist im Raum und gerade jetzt heilt Gott dich, Gott berührt dich gerade jetzt mit heilender Kraft und es war so, dass du deine Finger nicht richtig zu einer Faust machen konntest. Weil da, ich weiß nicht, war es Arthrose oder keine Ahnung, was es war oder irgendwas anderes, Rheuma oder sonst was. Auf jeden Fall konntest du deine Finger schon länger nicht mehr richtig zur Faust machen. Und gerade jetzt, die Kraft Gottes berührt dich in Jesu Namen. Halleluja. Und du machst die Faust in Jesu Namen und es ist frei. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist, für dein Werk. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist, für dein Werk. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist, für dein Werk. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh, da ist auch eine Heilung, die zu dir kommt. Eine Heilung, das ist eine Heilung, die kommt. Heilende Kraft fließt, heilende Kraft fließt. Oh, heilende Kraft fließt. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, oh, oh, oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Oh, danke für die Engel, Herr. Danke für die Engel überall hier im Raum, Herr. Oh, danke für goldene Herrlichkeit, Herr. Oh, danke für ein... Also ich habe das gesehen, diese Ölquelle, die da offen ist. Das ist wirklich eine goldene Ölquelle. Es ist dieses Goldöl, von dem in Sacharja Kapitel 4 die Rede ist. Dieses Goldöl, das vom Thron Gottes ausgeht. Es ist dieses Goldöl. Weißt du, manche werden berührt, nicht von mir, nicht durch meine Handauflegung, sondern manche werden berührt von einem Engel. Halleluja, Halleluja, genau, gib's gleich an deine Ordner, Kollegin, weiter. Halleluja, in Jesu Namen, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Jesus, danke Heiliger Geist, danke Heiliger Geist, danke Heiliger Geist. Oh, oh. Shakaramando Kurabasanda, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da mit dem Himmel. Gott spricht zu jemand hier in diesem Bereich und er sagt zu dir, da wo meine Hand hin sei, er sagt zu dir, die Zeit der Trockenheit ist vorbei, die Zeit deiner Trockenheit ist vorbei. Da ist ein neuer Tag in deinem Leben. Ich habe diesen Strom geöffnet in dir. Ich habe diese Quelle geöffnet in dir. Und das ist ein neuer Tag. Das ist ein neuer Tag. Halt es fest. Halt es fest. Von heute an halt es fest im Glauben. Das ist ein neuer Tag. Geh nicht mehr weg von dem Strom. Geh nicht mehr weg von dem Strom des frischen Wassers. Geh nicht mehr weg, sondern bleib in dem Strom. Bleib in dem Strom von dem Thron. Weil da ist ein neuer Tag in deinem Leben. Und die Zeiten der Trockenheit sind vorbei. In Jesu Namen. Und die Zeit der Fülle ist gekommen. Die Zeit der Herrlichkeit ist gekommen. Die Zeit der Kraft ist gekommen. Ich wirke Neues, sagt der Herr. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Halleluja. Halleluja. Und du antwortest ihm und sagst, ja, ich erkenne es. Ich ergreife es. Ich ergreife es im Glauben. Es ist ein neuer Tag in meinem Leben. Ich ergreife es im Glauben. In Jesu Namen. Und du gehst nicht mehr weg. Du gehst nicht mehr weg von dem Strom. Halleluja. Halleluja, Yaramanda, Ikaramando Korea Basanda Karada, Kita Karamando Korea Basiara, Rakarada Karada Karada Karada Karada Karada Karada Karada zum Vater der Liebe. allmächtig, heilig, heilig, heilig, Gott allmächtig, heilig, heilig, heilig, Gott allmächtig, der bauend ist und der wiederkommt, heilig, heilig, heilig, Gott allmächtig, heilig, heilig, heilig, Gott allmächtig, heilig, heilig, heilig. Jesus. hier. Sein Angesicht ist uns zugewandt. Sein Angesicht ist dir zugewandt. Und er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so schaust du direkt in das Angesicht Gottes, indem du ihn anschaust, indem du Jesus anschaust. Für deine unendliche Gnade, Herr. Wir danken dir für deine unendliche Güte, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich möchte noch ein bisschen predigen heute Morgen. Ja, ich soll auch noch ein bisschen predigen. Das weiß ich vom Heiligen Geist. Deswegen einfach, wenn du kannst, dann kannst du einfach an deinen Platz gerade momentan zurückgehen. Wir werden noch weiter. Wir werden für jeden, der das heute möchte, wird für jeden gebetet werden, definitiv. Aber für den Moment, wenn du kannst, kannst du an deinen Platz zurückgehen. Wenn du nicht kannst, dann darfst du liegen bleiben. Das ist auch in Ordnung. Einfach, wie es für dich richtig ist. Aber ich möchte einfach ein bisschen predigen. Und ich brauche das Pult unten. Halleluja. Danke. Halleluja. Halleluja. Nochmal die Frage, wer von euch ist heute Morgen das allererste Mal in einem Glory Life Gottesdienst? Wow, so viele. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Wer von euch war letzten Sonntag noch nicht hier? Wow. Dann muss ich euch nochmal kurz ein bisschen Update geben, Halleluja. Manche vielleicht, wenn bist du zum ersten Mal hier und du denkst, wow, was ist hier los? Haben die denn überhaupt kein Programm hier oder was? Tatsächlich ist es so, dass der Heilige Geist unser Programm ist und er führt uns und er hat wirklich in einer neuen Weise übernommen. Vor 2 Wochen bin ich nach dem Wochenende mit der Catherine Ruanalla, bin ich für 3 Tage zum Beten und Fasten alleine an den Bodensee gefahren. Und habe 3 Tage einfach in der Gegenwart Gottes verbracht. Und am dritten Tag, nach 3 Tagen Beten und Fasten, am dritten Tag hat der Heilige Geist zu mir gesagt, zieh dir die Sofadecke mal über den Kopf und knie dich auf den Teppich. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kam die Liebe des Vaters über mich und hat mich durchflutet und überschüttet. Und in so unterschiedlicher Art und Weise und geheilt und freigesetzt und gedient und weißt du, es ist einfach unbeschreiblich, wenn dich Gott souverän berührt. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Seit diesem Mittwoch, und das ist jetzt 10 Tage her, seit diesem Mittwoch hat es keinen Tag gegeben, an dem es nicht wieder passiert ist. Jeden Tag ziehe ich mir die Decke über den Kopf und jeden Tag fließt der Strom und jeden Tag tut Gott was Neues und weißt du, ich muss nur einfach auf die Knie gehen, mir die Decke drüber ziehen und schon kommt diese Überflutung wieder und schon kommt, weißt du, auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Die ersten Tage habe ich nur geheult, immer geheult, geheult, geheult unter der Decke und irgendwann mal habe ich plötzlich gemerkt, oh, jetzt lachst du ja, lachst du. Und dann wieder geheult und dann wieder gelacht. Also es ist einfach unbeschreiblich, wenn Gott uns berührt mit seiner Liebe, dann werden wir transformiert. Und ich glaube, weißt du, ich habe schon vieles erlebt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich habe schon vieles erlebt mit Gott und ich habe schon viele Berührungen Gottes erlebt. Und manche haben gesehen, ich habe da in der Fernsehsendung bei Sid Roth habe ich erzählt, wie Gott mich 1992 berührt hat, wie er mich von der Couch hochgehoben hat, mich schräg in die Luft gestellt hat, ja, was physikalisch unmöglich ist. Und über mehrere Minuten gingen dreimal hintereinander Ströme lebendiger, flüssiger Liebe durch meinen Körper, durch vom Kopf, vom Scheitel bis zur Sohle. Und dann wurde ich ganz langsam wieder zurück auf das Sofa gelegt. Und das war wirklich eine einschneidende Erfahrung. Ich war damals ein Theologiestudent und hatte keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Aber es war eine einschneidende Erfahrung, wo Gott mich geprägt hat mit seinem übernatürlichen Strom und mit seinem übernatürlichen Fluss. Also ich habe schon vieles erlebt, will ich damit sagen. Ich habe auch in anderen Punkten viele starke Berührungen Gottes empfangen, auch wenn andere mir gedient haben, wenn andere mir die Hände aufgelegt haben. Für mich selber in meinem sogenannten stillen Kämmerlein, das nicht immer so still ist, wie man denkt, aber es trotzdem mein Kämmerlein ist. Und ich habe viele Berührungen Gottes erlebt, aber ich kann jetzt schon sagen, nach diesen 10 Tagen, ich kann sagen, ich habe noch nie etwas so Transformierendes und Dauerhaftes vor allen Dingen erlebt, einen so dauerhaften Strom. Es ist wie, ich habe es letzten Sonntag gesagt, ich habe gesagt, es ist wie wenn der Strom, der vom Thron Gottes ausgeht. Ja, wie von euch wissen, dass es da einen Strom gibt, der vom Thron Gottes ausgeht? Offenbarung 22, Vers 1, da heißt es, Johannes sieht und er sagt, und er zeigte, der Engel zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das heißt mit anderen Worten, da ist ein Strom, der ausgeht vom Thron. Und weißt du, Jesus hat gesagt, in Johannes 4, Vers 14, er hat gesagt, wenn wir von diesem Strom trinken, wenn wir wirklich von diesem Strom trinken, und ich habe so den Verdacht, dass wir im Begriff sind, von diesem Strom zu trinken. Ich weiß nicht, ob jemand anders auch den Verdacht hat. Halleluja. Wer ist heute Morgen hierher gekommen, weil er gehört hat, dass hier ein frischer Strom am Fließen ist und der hungrig und durstig ist? Jetzt streckt nochmal eure Hände aus. Schaut euch mal um. Wow. Ihr seid gekommen, weil ihr gehört habt, dass ein frischer Strom am Fließen ist. Ja, es ist erstaunlich. Weißt du, wir sind mitten in den Ferien. Die Hälfte der Gemeinde ist im Urlaub, aber der Saal ist trotzdem voll bis hinten und sogar auf der Empore sitzen noch welche. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Weißt du, das ist Hunger. Das ist Hunger. Das ist Hunger. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir begonnen haben, vom Strom zu trinken. Weil was sagt Jesus über den Strom? Jesus sagt über den Strom, wer von diesem Strom trinken wird, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, Johannes 4, 14, in dessen Innersten wird dieses Wasser zu einer Quelle werden. Weißt du, eine Quelle. Eine Quelle ist eine Wasserausgießung, die nicht mehr aufhört. Eine Quelle ist eine unaufhörliche Ausgießung. Amen. Wer von dem Strom trinkt, in dessen Innersten wird dieses Wasser, das er trinkt, zu einer Quelle lebendigen Wassers werden, sagt Jesus, die ins ewige Leben quillt. Halleluja. Das heißt, nicht mehr aufhört. Nicht mehr aufhört. Halleluja. Dann gibt es nur noch 2 Möglichkeiten, dass die Quelle aufhört. Entweder du wirst entrückt oder du gehst vor der Zeit zum Herrn. Es gibt nur noch diese Möglichkeiten. Halleluja. Aber wenn wir von diesem Strom trinken, und weißt du, ich glaube, wir sind im Begriff, von diesem Strom zu trinken. Weißt du, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, waren Berührungen des Heiligen Geistes, waren starke Berührungen. Und wir haben starke Wunder erlebt. Weißt du, die letzten Jahre, ich meine, wie von euch wissen, dass wir starke Wunder erlebt haben? Ich meine, es ist extrem, weißt du, bis hin zu Toten, Auferweckungen, gewaltige Wunder. Aber weißt du, in mir war trotzdem immer, gerade auch verstärkt, die letzten Jahre verstärkt dieser Hunger. Weißt du, die Sache ist die, wenn du mehr von Gott bekommst, dann wirst du hungriger nach noch mehr. Amen. Wenn Gott dich wirklich berührt, dann wirst du hungrig nach noch mehr. Halleluja. Manche sitzen hier und du hast noch gar nicht gemerkt, wie hungrig du bist. Halleluja. Aber weißt du, während du in der Gegenwart Gottes bist, wird dir der Hunger mehr bewusst. Und weißt du, ich streck mich aus danach. Weißt du, was ich sehen will in dieser Zeit ist wirklich, weißt du, ich will sehen, dass Menschen nicht nur am äußeren Menschen berührt werden. Ich will sehen, dass Menschen nicht nur äußerlich geheilt werden. Ich will sehen, dass Menschen nicht nur äußerlich Wunder erleben, sondern ich will sehen, dass Menschen von innen heraus transformiert werden. Und weißt du, Halleluja, Amen. Und der Mensch, bei dem ich es am allermeisten sehen will, bin ich selber. Amen. Halleluja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da darfst du egoistisch sein. Da darfst du egoistisch sein. Da darfst du sagen, Herr, ich bin der Kandidat, der es am dringendsten braucht. Amen. Ich bin der Kandidat, der sich am intensivsten ausstreckt. Halleluja. Ich bin der Kandidat. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Halleluja. Weißt du, ich will heute, der Heilige Geist hat es mir ins Herz gelegt. Weißt du, wir gehen immer von Gottesdienst zu Gottesdienst. Ich weiß nie im Voraus, was im nächsten Gottesdienst passiert, aber der Heilige Geist hat es mir aufs Herz gelegt. Ich werde heute nochmal für jeden beten, der das möchte. Ich werde für jeden beten, dass du trinkst von diesem Strom. Ich werde es freisetzen in dir. Einfach mehr von ihm, mehr von diesem Strom, mehr von diesem Strom, der direkt ausgeht vom Thron. Weißt du, es ist der Strom vom Sohn, vom Thron, der. Na, jetzt habe ich es selber durcheinander gekommen. Von lauter Reimen. Halleluja. Also, was war's? Der Strom vom Sohn. Nein, der Strom vom Thron durch den Sohn. Das ist es. Der Strom vom Thron durch den Sohn. Halleluja. Ja, danke. Danke für den Applaus, dass ich es geschafft habe, es auszusprechen. Halleluja. Aber also, ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß selber noch nicht genau, wo das ganz alles so hingeht. Ich weiß selber noch gar nicht so genau, was passiert. Ich weiß selber, weißt du, diese Woche habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich weiß nicht, was abgeht, aber eins weiß ich, du liebst uns so, so, so, so, so, so sehr. Amen. Der Vater liebt uns so, so, so, so sehr. Sag mal zu deinen Nachbarn, so, so, so, so sehr. Halleluja. Halleluja. Also 1. Johannes 3, Vers 1, das war ein Vers, der mir immer wieder kam diese letzte Woche. 1. Johannes 3, Vers 1, da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes sein sollen und wir sind es. Und weißt du, dieses griechische Wort, ich habe das mal nachgeschlagen für seht. Seht, welch eine Liebe, also seht, Hochdeutsch seht. Nicht sät, Samen, sondern sät. Ja, die Schwaben haben da keinen Unterschied. Daran merkst du, dass ich von hier komme. Halleluja. Okay, also sät, dieses griechische Wort sät, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, heißt auch so viel wie nehmt wahr, erkennt real, wisst, ja, werdet euch dessen bewusst. Ja, erkennt real, wie sehr euch der Vater liebt. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist etwas, was Gott jetzt tut in dieser Zeit. Er lässt uns real erkennen, wie sehr er uns liebt. Amen. Halleluja. Weißt du, das eine ist zu wissen, dass der Vater dich liebt. Wie von euch wissen, dass der Vater dich liebt? Ja, wie von euch bekennen, dass der Vater dich liebt? Also das ist das eine, aber das andere ist zu sehen, dass der Vater dich liebt. Das heißt, real zu erkennen. Und das ist der Aufruf von 1. Johannes 3, Vers 1. Real zu erkennen, euch bewusst zu machen, wie sehr der Vater euch liebt. Wie sehr er dich liebt. Wie sehr, sehr, sehr er dich liebt. Halleluja. Sieh, sagt er, komm und sieh, komm und erkenn, wie sehr ich dich liebe, dass du ein Kind Gottes sein sollst. Wow. Also, das lesen wir auch so schnell drüber, sagen wir, ja, seht, welch große Liebe der Vater für euch hat, dass ihr Kinder Gottes, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Weißt du, wenn du dir wirklich realisierst, was das heißt, dass du ein Kind Gottes bist, verstehst du, ein Kind, ein Sohn, so wie Jesus. Ich habe letzten Sonntag habe ich die Stelle Johannes 17, 23 schon gelesen, wo es heißt, dass der Vater uns genau so sehr liebt. Willst du wissen, wie sehr er dich liebt? Willst du das Maß haben, wie sehr er dich liebt? Genau so sehr steht in Johannes 17, 23, er liebt uns genau so sehr, wie er Jesus liebt. Weißt du, du bist wirklich sein Liebling. Wie von euch würden übereinstimmen, dass Jesus sein Liebling war und ist? Halleluja. Aber er liebt dich genau so, wie er Jesus liebt. Halleluja. Oh, danke. Ich spüre gerade bei euch, ihr beide, ihr seid ein Ehepaar, oder? Ihr beide? Ja. Der Heilige Geist möchte es so mit seiner Liebe berühren. Steht einfach mal auf, wenn es geht. Halleluja. Ich spüre das einfach so stark. Danke, Vater, dass deine Liebe ausgeht, Herr, zu diesem kostbaren Ehepaar. Ich kenne sie nicht, aber ich spüre einfach, dass dein Herz ausgeht zu ihnen und dass deine unendliche Liebe sich danach sehnt, sie in der Tiefe zu berühren, Herr, sodass sie sehen, wie sehr du sie liebst, Herr. Danke, Vater, dass du sie berührst, dass du ihnen alles gibst, Herr. Herr, was ihre Not, was sie brauchen, Herr, Heilung, Freisetzung, Herr, in jedem Bereich ihres Lebens, Herr. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für einen neuen Tag, Herr. Ein neuer Tag, der begonnen hat, Herr. Ein Tag deiner Liebe, ein Tag der Ausgießung deiner Liebe, Herr. Danke, Vater, du liebst sie so, so, so, so sehr. Danke, Vater. Wow. Mehr, Heiliger Geist. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Habt ihr Kinder? Ja, ich spüre, dass der Heilige Geist eure Kinder berühren will. Und ja, und da ist mindestens eins, das ihr auch wirklich speziell im Gebet vor Gott bringt und wo euch auch eine gewisse Sorgen macht. Aber Gott berührt eure Kinder. Gott berührt eure Kinder gerade jetzt in Jesu Namen. Direkt vom Thron, aus dem Strom werden sie erfasst von der Liebe des Vaters. Danke, Herr. Danke, Jesus. Er hat euer Gebet gehört, soll ich euch sagen. Er hat euer Gebet gehört. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese neue Zeit. Halleluja. Danke, Vater, für diese neue Zeit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Wie er Jesus liebt, so liebt er uns. Oh. Weißt du, wenn du das wirklich erkennst, ich meine, eben erkennst im Sinne von nicht im Verstand nur, sondern wirklich dir dessen bewusst wirst, dann verändert es tatsächlich dein ganzes Leben. Weißt du, was das Erste ist, was es bewirkt, wenn du diese Liebe des Vaters real erkennst? Das Erste, was es bewirkt, ist, dass es dir völlig egal ist, was andere von dir denken. Amen. Ich bin der Liebling des Vaters im Himmel. Was immer jemand anders von mir denkt, ist seine Sache, sein Problem. Aber ich bin der Liebling. Ich bin der Liebling. Juhu. Halleluja. Weißt du, 1. Johannes 3, Vers 1 geht weiter im zweiten Teil. Ist ganz interessant. Der erste Teil ist, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und dann heißt es, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Schau, so einfach ist es. Wenn die Welt dich nicht als liebenswert erkennt, dann liegt es nur daran, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wenn jemand dich nicht als liebenswert erkennt, dann liegt es nur daran, weil er oder sie den Vater nicht erkannt hat, wie er ihn erkennen soll. So einfach. Aber du bist geliebt. Du bist der Liebling. Weißt du, es spielt keine Rolle mehr, was irgendjemand von dir denkt. Ja, Jesus hat es schon gesagt, weißt du, nicht alle werden dich erkennen, nicht alle werden dich lieben. Nee, es wird nicht so sein. Natürlich die allermeisten, aber vielleicht nicht immer alle. Aber er sagt, ja, das ist normal, weil sie ihn nicht erkannt haben. Aber du sollst sehen. Ich lese nochmal in der Luther-Übersetzung. Einfach, du brauchst jetzt einfach ein paar Übersetzungen heute Morgen, damit es noch tiefer geht. Ja? In der Luther-Übersetzung, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Oder Hoffnung für alle. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß. Sag mal, so groß. so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Mit anderen Worten, er nennt uns nicht nur so, sondern wir sind es wirklich. Heieieiei, wir sind es wirklich. Oder gute Nachricht. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Das ist wie wenn er uns reinhämmern will. Wir sind es wirklich, erkenne es real. Weißt du, und ich glaube in dieser Ausgießung, die er jetzt gerade schenkt, weißt du, ist es so, wie, weißt du, es ist wie wenn der Vater uns sich ganz neu zu erkennen gibt. Und die Sache ist, wenn der Vater sich dir ganz neu zu erkennen gibt als dein Vater, ist die Konsequenz, dass du ihn ganz neu erkennst als dein Vater. Weißt du, es beruht auf Gegenseitigkeit. Es ist ein Erkennen im Geist. Du erkennst deinen Vater real als deinen Vater, weil er sich dir zu erkennen gibt. Und weißt du, Johannes 17,3 sagt Jesus, dies ist das ewige Leben. Er sagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und da ist auch dieses Wort erkennen für im erfahrungsmäßigen Sinn erkennen, in der realen Beziehung erkennen. Weißt du, es geht als Christ nicht nur darum, dass du eine Position einnimmst und sagst, okay, ich bin ein Kind Gottes und so ist es, fertig. Und wenn sich was dran ändern sollte, würde es Gott mir mitteilen. Aber es ändert sich ja nichts dran. Also Position eingenommen. Weißt du, das ist der Anfang, aber die Wahrheit ist, Gott will reale Beziehung mit dir. Er sagt nicht nur einfach, hey Sabrina, du bist meine geliebte Tochter, stell dich dahin, schön, eine Tochter und dann Silvi daneben, na, ist noch eine Tochter und dann noch eine Tochter und noch und Sohn und so weiter. Verstehst du? Und damit Sache eingekastelt, erledigt. Nein, er will diese Beziehung real zum Ausdruck bringen. Er will, dass wir real diese Beziehung erleben. Er will, dass wir real in diese Beziehung eintreten, in das, was es heißt, Kinder Gottes zu sein. Und das Erste, was es heißt, ist, dass dir egal ist, was andere Menschen denken. Weißt du, es muss dir egal sein, wenn Gott dich berührt. Weißt du, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und du hast ein paar Leute gesehen, die heute hier berührt wurden und du sagst, mei, das ist ja komisch, wie haben die sich denn verhalten oder warum haben die so gezuckt oder warum sind die umgefallen oder was ist denn da los, warum lachen die so unkontrolliert, wo gibt es denn sowas in der Kirche, lachen, ist sowas überhaupt erlaubt? Verstehst du? Weißt du, und deswegen ist es so wichtig, als seine Kinder muss uns und kann uns egal sein, was andere von uns denken. Weißt du, wir sind hier im Raum der Liebe des Vaters. Also das fand ich auch so stark letzten Sonntag. Alle, die bis zum Schluss da geblieben sind, haben das sicher auch so empfunden. Weißt du, als für alle gebetet war, dann zum Schluss nach 2 Stunden oder so, also um 2 Uhr nachmittags oder wann das war. Und wir alle waren aber immer noch viele da und saßen im Raum und saßen auf der Bühne und es war einfach so eine Ruhe und es war wie wenn die Liebe des Vaters sich um uns alle legt und uns wirklich zum Ausdruck bringt, hey, ihr seid meine Familie, ihr seid meine Liebesfamilie. Also ihr seid meine geliebten Kinder. Es ist eine Realität. Weißt du, in einer Familie, wenn es eine gute Familie ist, auch in der Welt, dann sollte man in dieser Familie Liebe spüren. Es reicht nicht aus, dass die Tochter weiß, aha, das ist mein Vater und der sorgt dafür, dass die Kohle reinkommt, sondern, Amen, ja, positionell oder das ist die Mama und die sorgt vielleicht auch dafür, dass die Kohle reinkommt oder sie sorgt für den Haushalt oder was auch immer und so ist das, sondern Gott hat Familie als einen Raum der Liebe geplant, Amen. Als ein Raum, in dem Liebe fließt, in der menschlichen Familie, Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe zwischen den Eltern und den Kindern und den Kindern und den Eltern. Gott hat die Familie dafür geplant, dass Liebe fließt. Und ich sag dir, noch viel mehr hat er seine geistliche Familie dafür geplant, dass Liebe fließt. Amen. Und dass Liebe sich lagert und dass wir gemeinsam seine Liebe erleben. Weißt du, das beeindruckt mich so, diese letzten. Ja, seither hatten wir ja 2 Gottesdienste, zum einen die Glory Life Schule und dann letzten Sonntag. Also ich spüre, dass Gott da in die Tiefe geht Und letzten Sonntag, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie heute da ist, die Mercy hatte der Strom so floss und Leute berührt wurden, hatte diese ganz starke Offenbarung, wo sie gesehen hat, dass wir alle nass sind einfach von dem Strom Gottes. Und sie hat gesagt, überall im Raum, ich spüre die Liebe. Und sie hat geweint, ja, sie war so berührt, ja, überall im Raum, ich spüre die Liebe, ich spüre die Liebe. Weißt du, das ist die Liebe des Vaters zu seiner Familie. Und das ist eine Realität, verstehst du? Das ist eine Realität. Er möchte dir Realität geben. Sag mal zu deinem Nachbarn, er möchte dir Realität geben. Halleluja. Und deswegen hier nochmal die neue Genfer Übersetzung als letzte Übersetzung auch von 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Amen. Aber weißt du, immer mehr, ich glaube, je mehr die Gemeinde Jesu in diese Liebe hineingeht, je mehr die Familie Gottes in dieser Liebe offenbar wird, umso mehr Menschen auch aus der Welt werden angezogen und werden sagen, wow, das möchte ich auch. Wow, ich möchte auch diese Liebe kennenlernen. Wow, ich möchte auch berührt werden von dieser Liebe. Wow, ich möchte das auch. Sie werden Hunger bekommen. Sie bekommen schon Hunger. Amen. Halleluja. Da ist etwas, weißt du, an dir. Weißt du, jemand, der frisch aus dem Strom kommt, hat etwas Ansteckendes an sich. Amen. Amen. Und deswegen, weißt du, wenn Johannes 4,14 sagt, der von dem Wasser trinkt, in dem wird dieses Wasser zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben quillt, dann bedeutet es auch, du trinkst hier von dem Wasser und dann gehst du raus zu den Menschen und du bist eine Quelle. Denk daran, weißt du, mach dir das bewusst, wenn du von hier weggehst, dann gehst du als eine Quelle weg. Du gehst nicht als ein Brunnen weg, der gefüllt wurde und der ein bisschen Risse hat und dann immer mal wieder fließt was raus und deswegen musst du immer wieder kommen und dich immer wieder neu füllen lassen. Nein, die Bibel warnt uns davor, uns rissige Zisternen zu graben. Ja? Also die Bibel steht nicht auf rissige Brunnen, sondern du gehst von hier weg und in dir ist eine Quelle, die sprudelt und sprudelt und sprudelt und sprudelt und die gibt aus. Und du gibst es weiter und du lässt es fließen. Und der Nächste, der begegnet, vielleicht ist er noch gar nicht gläubig, vielleicht weiß er noch von gar nichts, aber vielleicht am Arbeitsplatz, weißt du? Puh, du lässt es fließen und sagst, der erzählt dir vielleicht plötzlich seine schlimmsten Albtraum, den er die letzten zwei Tage erlebt hat. Und dann sagst du, hey, kann ich für dich beten? Kann ich für dich beten? Ich glaube an einen liebenden Vater und er gießt seinen Geist aus. Und kann ich für dich beten? Und du betest für ihn oder für sie und dann, wumm, kommt die Liebe Gottes. Halleluja. Und Menschen trinken. Amen. Und Menschen werden verändert. Menschen werden verwandelt. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Weißt du, wenn dir bewusst wirst, noch ein Punkt, wenn du dir bewusst wirst, dass du geliebt bist vom Vater, dann hört jedes Vergleichen mit anderen auf. Oh, das ist auch eine Befreiung. Das ist eine wirkliche Befreiung. Weißt du, wann merkst du, dass du frei bist vom Geist des Wettstreites und der Konkurrenz? Wann merkst du das? Das merkst du dann, wenn dir vollkommen egal ist, wie gesegnet ein anderer oder eine andere ist. Wenn dir nicht egal im Sinne von, geht mich nichts an, sondern wenn du dich positiv freuen kannst, aber nicht in dir diese Eifersucht kommt, ah, warum ist der so gesegnet von Gott? Warum hat der so ein starkes Wunder erlebt? Warum erlebt der das mit Gott, aber ich erlebe das nicht? Warum hat der einen größeren Dienst als ich? Warum wird der mehr gesehen? Warum wird der mehr geachtet oder beachtet? Oder warum hat die mehr offene Türen als ich, mehr Gelegenheit? Warum erlebt die so viel Versorgung, aber ich erlebe es nicht? Weißt du, es hört alles auf. Weil in der Liebe des Vaters hörst du immer seine Stimme, der zu dir redet mit den Worten, die Jesus gebraucht hat in Lukas 15, wo der Vater zu dem einen der beiden Söhne spricht und sagt, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Wow, kann es noch besser werden. Alles, was mein ist, sagt der Vater, ist dein. Wie viel mehr kannst du noch bekommen? Auf wen kannst du noch eifersüchtig sein? Du bist nicht nur ein Kind Gottes und ich meine, mehr kann man sowieso nicht werden. Es gibt keine höhere Position. Also ein Sohn Gottes in Christus, versetzt an himmlische Orte. Mehr kannst du nicht werden. Ein Liebling des Vaters im Himmel. Der Liebling vom Vater im Himmel sein. Weißt du, der Sohn des reichsten Mannes der Welt hat nicht so viel Glück wie du. Amen. Bei weitem nicht. Der Sohn des erfolgreichsten, bekanntesten, berühmtesten Mannes der Welt hat nicht das Glück, das du hast, weil du bist das Lieblingskind des Schöpfers des ganzen Universums. Oh. Das Lieblingskind des Vaters im Himmel. Und er sagt zu dir, hey, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Und weißt du, das Gute ist, und das muss ich dir auch noch sagen, weil manche sagen immer, ja, er hat dann Gefallen gefunden, wenn ich mein Leben in Ordnung gebracht habe. Wenn alles in Ordnung ist in meinem Leben und alles passt, dann findet er sicher Gefallen. Also arbeite ich dran, dass ich mein Leben in Ordnung bringe und dann wird er Gefallen finden. Ihr Lieben, das ist nicht der Weg. Amen. Sondern die Bibel sagt 1. Johannes 4, Vers 10, er sagt, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und sein Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja. Weißt du, bevor du irgendwas getan hast, bevor du irgendwas in Ordnung gebracht hast, bevor du irgendwas Gutes gemacht hast, bevor du nur einen Strich für das Reich Gottes gemacht hast, sagt Gott schon, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also du kannst vor Gott zusammenbrechen und sagen, Herr, ich hab keine Kraft mehr in mir selber. Und Gott kommt und sagt, wow, ich liebe dich so unendlich. Und erfüllt dich mit seiner Liebe. Erfüllt dich mit seiner Kraft. Halleluja. Also Ströme, Strom, hier hast du einen Strom. Ja, ich weiß nicht, sind sie Niagara-Fälle, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Strom. Aber Ströme fließen immer zum tiefsten Punkt. Hast du schon mal gemerkt? Ja, fließt nicht aufwärts, oder? Es gibt zwar dieses alte Poesiealbumsgedicht, wo es heißt, wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse Katzen fressen, dann erst will ich dich vergessen. Ja, das ist es, kann ich noch, Halleluja. Das habe ich als Kind immer ins Poesiealbum geschrieben. Habe mich aber nicht dran gehalten, habe sie trotzdem vergessen. Ja, aber die Flüsse fließen nicht aufwärts. In alle Ewigkeit nicht, sondern sie fließen zum tiefsten Punkt. Amen. Halleluja. Zum tiefsten Punkt. Das heißt, gerade dann, weißt du, wenn du am tiefsten Punkt bist, gerade dann, wenn du sagst, ich weiß nicht mehr weiter, weißt du, dann ist Gott mehr als bereit, dich zu überfluten mit seiner Liebe. Dann ist Gott mehr als bereit, weißt du, gerade dann, wenn du sagst, oh, die Ärzte haben austherapiert, die Ärzte wissen nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, wie es gehen soll, weißt du, gerade dann bist du an einem wunderbar passenden Punkt, damit dieser Strom der Liebe des Vaters in dich hineinfließen kann. Amen. Halleluja. Halleluja. Alles, was mein ist, ist dein. Amen. Sagt der Vater. Sagt der Vater. Auf was kannst du noch eifersüchtig sein? Auf wen kannst du noch eifersüchtig sein? Alles, was mein ist, ist dein. Weißt du, das gibt dir Freiheit. Weißt du, als ein Sohn Gottes durch die Welt ging, sich bewusst machen, Vater, alles, was dein ist, ist mein. Der Psalmist hat es damit zum Ausdruck gebracht, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Amen. Also das gibt dir weiten Raum. Also Angst macht immer eng. Angst macht immer, weißt du, Angst macht dich, macht, weißt du, Angst nicht genug zu bekommen, Angst, weil Eifersucht ist auch nichts anderes als Angst. Vergleichen mit anderen ist nichts anderes als Angst. Oh, ja, was macht der vielleicht besser als ich, damit er das kriegt oder das von Gott empfängt oder so gesegnet ist oder was auch immer. Also das macht eng. Aber wenn du weißt, hey, alles, was sein ist, ist mein. Wie er ist, wie Jesus ist, bin ich in dieser Welt ein Sohn Gottes, geliebt vom Vater. Also das stellt deine Füße auf weiten Raum. Amen. Da kannst du durchs Leben gehen, wirklich mit weiten, mutigen Schritten. Halleluja. Ich lese dir das vor, Psalm. Psalm oder Samuel, hier habe ich auch. Psalm und Samuel. Halleluja. Wo haben wir das? Halleluja. Oh, danke, Jesus. 2. Samuel 22, Vers 36 zum Beispiel, da heißt es, und du gabst mir den Schild deines Heils und dein Zuspruch machte mich groß. Also was macht dich groß in den Augen der unsichtbaren Welt? Nicht das, was du getan hast, sondern der Zuspruch Gottes. Der Zuspruch Gottes, er spricht dir zu, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist der Zuspruch Gottes. Das ist nicht du, es ist nicht dein Gutsein, nicht dein Nettsein, nicht dein liebes Grinsen oder was auch immer. Sondern der Zuspruch Gottes. Der Zuspruch Gottes macht mich groß, heißt es hier. Dein Zuspruch machte mich groß. Und dann heißt es, und du schafftest Raum meinen Schritten unter mir. Und meine Knöchel haben nicht gewankt. Oder Psalm 18, Vers 19b. Aber der Herr wurde mir zur Stütze und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. An wem hier hat er Gefallen? Ich will nur mal kurz gucken, ob er mithört. Ja, Halleluja. Weißt du, spätestens nach dem heutigen Gottesdienst, wenn du der Heilige Geist dich berührt hat, wirst du nie mehr zweifeln, dass er Gefallen an dir gefunden hat. Amen. Dass du sein Liebling bist, dass er deine Füße auf weiten Raum stellt. 2. Korinther 3, 17 sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Frei von der Bindung, frei von der Angst, frei vom Vergleichen, frei von der dem Mangeldenken. Frei. Einfach weil du weißt, der Vater steht hinter mir. Der Vater liebt mich. Halleluja. Johannes 14, 21 heißt es, sagt Jesus, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hoho. Also der Vater und Jesus haben sich entschieden im Himmel. Also kannst du es sehen, das ist wie beim Umzug. Also der Vater sagt zu Jesus, komm. Pack deine Sachen. Wir müssen jetzt Wohnung machen bei der Marion. Oder er sagt, wir müssen jetzt Wohnung machen bei der Doro. Oder bei Michael. Also, die sind mehr als bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um Wohnung bei dir zu machen. Und sie haben es. In dem Moment, er sagt dir hier, wenn du Jesus liebst, wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, wenn du in die Beziehung zu Jesus eintrittst, wenn du sagst, ja, Jesus, weil es ist nur durch Jesus möglich, nur durch sein Opfer ist es möglich. Also im alten Bund war keiner ein Kind Gottes. Im alten Bund, da war es, ich meine, Gott ist heilig und das ist unser Vater. Weißt du, der Gott des alten Bundes ist auch unser Vater. Und er ist absolut heilig und du kannst es sehen, im alten Bund, weißt du, da gab es nichts, was ungesühnt geblieben ist. Jede Sünde wurde heimgesucht bis ins 3. und 4. Glied, sagt das Wort Gottes. Ich habe es jetzt wieder gelesen im 2. Samuel, na, wo der David, bevor der David stirbt, gibt er seinem Sohn Salomo noch ein paar Aufträge und dann redet er ihm von Leuten. Einer zum Beispiel, Shimi hieß der hatte David verflucht, als er vor Absalom geflohen war. Aber kam er dann wieder zurück zu David, als dann David Absalom besiegt hatte. Ja, kam er dann wieder und sagte, sorry, tut mir leid, gib mir Gnade und so weiter. Und David sagte, ja, ich gebe dir Gnade. Aber bevor er starb, sagt er zu Salomo, denk dran, was der Shimi gemacht hat und lass nicht zu, dass sein graues Haar ohne Blut in den Scheol hinabsinkt. Mit anderen Worten, such die Sünde heim. Also das war der alte Bund, das ist die Heiligkeit Gottes, da war nichts vergessen. Und dann aber andere Sachen zählt er auf und sagt, ja, und der Abner, der war auch böse und da sorgst du auch dafür, dass der nicht überlebt und so weiter. Aber das war das Denken, das ist die Konsequenz. Ohne Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. Die einzige Chance im alten Bund war das Opfern von Tieren, von Böcken und Kälbern, um die Sünde zu bedecken und um dafür zu sorgen, dass sie nicht heimgesucht wird. Aber weißt du, im neuen Bund, wir haben Jesus Christus und er ist das Lamm Gottes ohne Flecken und Makel. Sein Blut wurde vergossen als das ein für alle Mal gültige Opfer. Amen. Und deswegen können wir durch ihn und nur durch ihn können wir Kinder Gottes sein. Aber wir sind es. Amen, durch ihn sind wir es. Durch ihn sind wir es wirklich. Wir werden heute auch noch Abendmahl feiern. Weißt du, da erinnern wir uns daran, diese Bedeckung durch das Blut Jesu Christi. Amen. Weißt du, das ist die Voraussetzung. Du musst dir das geben. Weißt du, es ist nicht so, dass der Gott des Alten Testaments ein anderer Gott ist als der des Neuen Testaments. Das dürfen wir nie vergessen. Manche wollen das gerne. Die wollen das Alte Testament gerne rausschneiden und sagen, na, das ist ein ganz anderer Gott. Ist derselbe Gott. Der Punkt ist, Gott ist heilig. Unser Vater ist heilig. Aber er liebt uns so sehr, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, an sein Blut glaubt, an sein Opfer glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja. Und durch sein Blut kommst du in diesen Stand eines Sohnes. Durch sein Blut wirst du zum geliebten Kind des Vaters. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, ich spüre das gerade so stark. Weißt du, Gott möchte sicherstellen, möchte, dass jeder heute Morgen hier, weil wir erleben wirklich eine starke Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber es ist so wichtig, dass wir sicherstellen, dass wirklich jeder durch das Blut Jesu kommt, dass jeder unter dem Blut Jesu Christi ist, dass jeder Vergebung seiner Sünde durch Jesus empfangen hat, durch das Blut von Jesus empfangen hat. Deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, weißt du, du empfindest, du spürst, da ist noch etwas, was mich trennt von Gott. Da ist Sünde, die mich trennt von Gott. Oder ich habe einfach noch nicht, ich habe Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier zum ersten Mal und du hast noch nie Jesus in deinem Leben empfangen als deinen persönlichen Herrn. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie gesagt, ja, Jesus, durch dein Blut komme ich zum Vater und ich nehme das an, was du für mich vollbracht hast. Ich nehme dein Opfer an. Ich nehme es an, sodass ich ein Kind Gottes werden kann. Und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich in deinem Innersten, dass du ein Kind Gottes bist, weil du durch Jesus zum Vater gekommen bist. Also dann möchte ich einfach gerade jetzt an der Stelle, ich bin noch gar nicht fertig mit Predigen, aber ich werde nicht weiter predigen, ich werde nicht zu Ende predigen, bevor ich da dem Heiligen Geist Raum gegeben habe, weil ich das gerade so stark spüre, dass jetzt wirklich dieser Moment ist, wo du einfach diese Möglichkeit hast, wo ich für dich beten soll, mit dir beten soll, dass du diese Entscheidung triffst. Weißt du, es ist eine Entscheidung, dass du sagst, jawohl, ich vertraue auf das, was Jesus für mich getan hat. Ich vertraue nicht mehr auf meine eigene Kraft, nicht mehr auf mein eigenes Gutsein. Weißt du, das ist Religion. Und ich sag dir was, Religion im Sinne von, ich tue etwas, damit ich Gott gefalle oder ich versuche, ein guter Mensch zu sein und dann hoffe ich, dass Gott mir am Ende gnädig ist. Weißt du, das bringt dich direkt in die Hölle. Weil es nicht funktioniert. Ohne Jesus, ohne das Blut Jesu funktioniert es nicht. Ohne sein stellvertretendes Opfer, ohne diese Kapitulation vor ihm, wo du sagst, Herr, alle meine eigene Gerechtigkeit, so sagt die Bibel, ist nichts anderes als ein beflecktes Kleid. Ja, das heißt, es ist nicht sauber. Meine eigene Gerechtigkeit ist nicht sauber, egal was du vorweisen kannst. Vielleicht kannst du 30 Jahre Diakonat in einer bekannten Kirche vorweisen oder so. Aber weißt du, das bringt dich nicht in den Himmel. Amen. Vielleicht kannst du vorweisen, dass du, du sagst, ja, ich habe 6 Kinder in die Welt gesetzt und alle sind fromm und gläubig und was weiß ich. Aber ich sag dir, das bringt dich nicht in den Himmel. Sondern allein das Blut Jesu nimmt die Last der Sünde aus deinem Leben. Allein das Blut Jesu macht dich zu einem Sohn Gottes. Allein das Blut Jesu rettet dich vor dem Gericht, rettet dich davor, dass jede einzelne, und wenn sie noch so klein ist, Sünde heimgesucht wird an dir. Aber das Blut Jesu, es möchte dich bedecken. Und in dem Moment, wo es dich bedeckt, bist du wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wer ist hier heute Morgen, und du sagst, weil ich spüre das, da muss jemand hier sein, sonst würde ich das nicht sagen. Wer ist hier heute Morgen, der sagt, ja, das ist für mich. Ich möchte einfach gerade jetzt, dass du da mit mir und für mich betest. Und wirklich, ich möchte das Blut Jesu für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte durch Jesus zum Vater kommen. Ich möchte ihm mein Leben geben. Ich möchte von meinem eigenen loslassen. Und ich möchte einfach durch Jesus zum Vater kommen. Ich möchte ihn um Vergebung bitten, wo ich ohne ihn gelebt habe. Ich möchte ihn um Vergebung bitten, wo ich gesündigt habe. Und ich möchte einfach ihm vertrauen und ihm mich anvertrauen, seinem Blut mich anvertrauen, dass es mich reinigt und heiligt. Dann, wenn du da hier bist und sagst, jawohl, das ist für mich, dann einfach ganz schnell, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Okay, super, danke, überall. Haltet eure Hand ausgestreckt. Danke, danke, überall. Halleluja. Pass mal auf. Da ist noch jemand, ja super. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch jetzt gleich mitbeten. Wir machen das alle zusammen. Ich werde einfach jeden, der jetzt seine Hand gehoben hat, ganz kurz die Hand auflegen und mit jedem einzelnen Beten ein Gebet beten, wo du wirklich Jesus als persönlichen Herrn in deinem Leben aufnimmst. Und deswegen ganz kurz, einfach jeder, der jetzt gerade, lass uns mal einfach mal alle aufstehen zusammen. Lass uns mal alle aufstehen, dann ist es leichter für diejenigen. Und wenn du jetzt gerade deine Hand gehoben hast und sagst, jawohl, das ist für mich, dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne zu mir, sodass ich für dich beten kann und mit dir beten kann, weil Jesus möchte in dein Leben kommen und er möchte dein Leben neu machen. Herzlich willkommen. Lass uns mal denen, die nach vorne kommen, einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Jawohl, das machen wir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, wunderbar. Herzlich willkommen. Wunderbar. Genau. Genau, ihr könnt es ein bisschen zur Seite stellen, dann haben Sie hier noch ein bisschen mehr Platz, genau. So, kommt ruhig her, ja, genau. Weil dann kann ich euch die Hand auflegen. Kommt noch ein bisschen näher, kommt ein bisschen näher zu mir. Ich beiß nicht, Halleluja. Hallo, ist noch jemand da, der spürt, jawohl, ich sollte da vorne sein, ich sollte mit dabei sein, das ist für mich. Dann komm einfach ganz schnell noch nach vorne, Halleluja. Du hast noch die Gelegenheit, wir wollen jetzt gleich zusammen beten und wollen einfach durch das Blut Jesu zum Vater kommen. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, aber nicht nur vergibt, sondern uns auch reinigt von allem, was uns von Gott trennt, von aller Ungerechtigkeit. Und das glauben wir jetzt. Amen. Und deswegen, lass uns einfach zusammen unsere Augen schließen und auch jeder, der im Raum ist, wenn du einfach sagst, jawohl, das ist auch für mich, oder auch wenn du sagst, ja, ich möchte die unterstützen, die das jetzt einfach beten, dann bete es mir einfach laut nach und sag, und auch du über Livestream übrigens, bete es einfach mit, wenn das für dich ist. Sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Du bist heilig und du bist gerecht. Und ich habe gesündigt gegen deine Heiligkeit, gegen deine Gerechtigkeit. Ich habe ohne dich gelebt. Aber Vater, ich danke dir, dass du mich so, so, so, so liebst, dass du Jesus Christus gesandt hast, deinen geliebten Sohn, und dass du ihn zum stellvertretenden Opfer gemacht hast, für mich. Meine Strafe lag auf Jesus. Und durch sein Blut ist mir vergeben. Und durch seine Striemen bin ich geheilt. Die Strafe lag auf ihm, damit ich Frieden habe. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Weg durchgegangen bist. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten. Um mich richtig zu stellen. Danke, dass du lebst. Und gerade jetzt, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, bekenne ich, du bist mein Herr Jesus. Komm mit deinem Geist. Erfülle mich. Übernimm die Kontrolle. Ich lasse los von mir selbst. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist die Kontrolle übernehmen lässt. Gerade jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt ihr alle, die im Raum seid, einfach für die, die hier vorne sind, streckt einfach eure Hände zu ihnen aus. Ihr hier vorne empfangt einfach, ich lege euch einfach die Hand auf und wir sagen, Heiliger Geist, komm, komm, komm. Geist der Sohnschaft, Geist der Sohnschaft, der jetzt zuspricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Du gehörst mir. Und nichts und niemand kann dich mehr aus meiner Hand reißen. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von mir. Oh, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist, gerade jetzt. Gerade jetzt, tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk mit Macht, tu dein Werk mit Kraft, Herr. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Freiheit durch das Blut Jesu Christi. Freier Zugang zum Thron der Gnade. Halleluja. Freier Zugang als eine wunderbare, herrliche, geliebte Tochter Gottes. Liebling des himmlischen Vaters. Danke, Vater. Danke, oh, danke, Vater, für deinen Geist. Danke für deinen Geist. Mehr Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, füll sie. Füll sie, füll sie, füll sie mit deiner Herrlichkeit, Herr. Füll sie mit deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus, dass du sie bei ihrem Namen gerufen hast. Und dieser Name, Herr, er ist jetzt aufgeschrieben im Buch des Lebens, des Lammes im Himmel. Danke, Herr, meine geliebte Tochter. Danke, Vater. Oh. Ja. Ja, schau, sieh, welche große Liebe der Vater zu dir hat, dass du ein Kind Gottes bist. Ja, du bist es. Oh, Heiliger Geist, mehr, mehr. Erfüll ihn mit deinem Geist, erfüll ihn mit deiner Kraft. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Geist. Danke, Herr, dass dein Geist der Geist der Liebe ist, Herr. Der Geist der ewigen Liebe, Herr, der sich hingegeben hat, der sein Leben gegeben hat, Herr. Jesus, du hast dein Leben gegeben, Herr. Die Strafe lag auf dir zu seinem Frieden. Und durch deine Striemen ist ihm Heilung geworden, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du ihn gerade jetzt erfüllst, Herr, mit deiner Liebe. Oh, erfüllst mit deiner Kraft. Halleluja. Halleluja. Ihr alle, die ihr im Raum seid, beginnt einfach in Sprachen zu beten. Schaut auf Jesus. Halleluja. Das ist der Heilige Geist am Wirken. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft. Danke, Heiliger Geist. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Füll uns, Heiliger Geist. Füll uns alle, Herr, ganz neu, Herr. Und füll diese kostbare Tochter, Herr. Füll diese kostbare Tochter, Herr. Oh, von heute an, lass ihrem Geist dieses Zeugnis nie wieder abhanden kommen, dass sie deine geliebte Tochter ist und dass du Gefallen an ihr gefunden hast, Herr. Danke, Herr. Du hast sie erkannt und sie hat dich erkannt. Oh, danke, Herr. Nichts und niemand kann diese Beziehung mehr zerstören in Jesu Namen. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. Nichts und niemand. Nichts und niemand. Danke, Herr. Heiliger Geist, komm. Komm noch mehr. Komm noch mehr mit dem Geist der Liebe des Vaters, füll ihn. Mit dem Geist der Liebe des Vaters, füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, Heiliger Geist. Komm noch mehr. Komm noch mehr. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast gerade jetzt, während du hier vorne die Menschen siehst, die einfach zu Jesus kommen und ihr Leben Jesus geben. Du hast vielleicht Personen auf dem Herzen gerade jetzt oder dir kommen Personen im Geist in den Sinn, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Bekanntenkreis, in deinem Kollegenkreis, wie auch immer, die Jesus noch nicht kennen. Dann einfach gerade jetzt kannst du in Fürbitte eintreten. Das ist auch ein Geist der Fürbitte, wirklich für verlorene Seelen. Das ist ein Geist der Fürbitte für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er möchte sie so, so, so, so sehr erretten. Er möchte sie so, so, so, so sehr zu sich ziehen. Also bete für sie. Bete, tritt ein in den Riss. Weißt du, deine Gebete machen den Unterschied. Oh, Füll ihn, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, Herr. Füll ihn, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr. Mehr, Herr. Mehr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Lass mich euch nochmal sagen, ihr, die hier vorne seid, Gott liebt euch so, so, so, so sehr. So sehr. Also, es heißt in Jeremia 31, Vers 3, heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich habe dich von Ewigkeit her geliebt. Von Ewigkeit her. Weißt du, als du noch ganz fern warst, sagt die Bibel, als du noch Sünder warst, sagt die Bibel, hat er dich geliebt. Und er hat dich zu sich gezogen aus lauter Gnade und Güte. Halleluja. Halleluja. Und hinter euch, die ihr hier vorne seid, stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die noch bereit sind, einfach auch für euch persönlich noch weiter zu beten, euch weiter zu dienen, auch euch die Hand aufzulegen, euch zu dienen. Die wollen euch auch was Kleines schenken, einfach so als Willkommensgeschenk in der Familie Gottes auch. Sie haben das dabei. Und ihr dürft euch einfach mal ganz kurz umdrehen und einfach zu ihnen schauen. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr einfach mit ihnen kurz in den Jugendgottesdienstraum gehen und dort einfach noch zusammen beten und dann gleich wieder zurückkommen. Der Gottesdienst geht eh weiter, ihr werdet nichts Entscheidendes verpassen. Aber dann könnt ihr einfach noch persönlich Gebet empfangen und persönlichen Dienst empfangen und Kontakt machen. Halleluja. Lass uns mal Jesus wirklich einen kräftigen Applaus nochmal geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Halleluja. Ich habe so den Eindruck gehabt gerade, ich bin eigentlich noch nicht fertig mit Predigen. Der Heilige Geist hat meine Predigt unterbrochen. Aber ich werde zu Ende predigen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir an der Stelle jetzt Abendmahl feiern sollen. Weil wir uns im Abendmahl wirklich das bewusst machen, was ich als letztes gepredigt habe. Nämlich, dass es die Bedeckung mit dem Blut Jesu Christi allein ist, die uns zu diesen Kindern Gottes macht. Und im Abendmahl, weißt du, wir haben es davon, dass wir Gottes Liebe real erleben wollen. Gottes Vaterliebe real. Und Jesus hat uns das Abendmahl gegeben, auch um uns seine Liebe realer zu machen, indem er uns diese natürlichen Bestandteile gegeben hat, die du in deinen natürlichen Körper aufnimmst, diesen zerbrochenen Leib symbolisieren, dieses vergossene Blut symbolisieren. Du nimmst diese Bestandteile auf und dir wird die Liebe Gottes ganz, ganz real. Halleluja. Irina, sag noch Amen. Was dazu. Amen. Halleluja. Weil ohne das vergossene Blut von Jesus und ohne sein Werk am Kreuz könnten wir überhaupt nicht diese wunderbare Liebe des Vaters genießen. Dann wäre immer noch diese Trennung zwischen ihm und uns da. Und ich möchte eine Bibelstelle nicht bitte nicht anschlagen, weil ich nehme die Hoffnung für alle Übersetzung, als Epheser 1,4 folgende. Und das ist stark. Und da heißt es, schon vor Anbeginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind oder in Christus sind, auserwählt. Er hat dich schon immer auserwählt. Das ist so wunderbar. Du bist nicht per Zufall irgendwie jetzt hier, sondern du bist auserwählt schon immer. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Er wollte, dass du sein Kind bist. Manche sagen, alle sind Kinder Gottes, aber also er hat alle geschaffen, aber Kinder, Söhne sind nur die, die es annehmen und die es in Anspruch nehmen. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Gnade gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Und es ist so wunderbar, weißt du, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern und nehmen, dann denken wir an diese unermesslich große Gnade, die Gott uns geschenkt hat, indem er seinen Sohn gegeben hat. Ja, der Priester ging früher hinein, hat Sünden dann auf den Sündenbock gelegt und so weiter, hat die ganzen Tauben und Ziegen und Stiere und Widder und alles Mögliche das geschlachtet, das Blut an den Altar gesprengt, die doch keine Sünden wirklich wegnehmen können. Das weißt du selber, sowas Äußerliches kann nicht Sünden wegnehmen. Es musste jemand kommen und weißt du, Jesus hat Ja gesagt. Er hat Ja gesagt zu diesem unendlich großen Preis, den er zu bezahlen hatte, der größte, der jemals bezahlt wurde und das größte Opfer, das jemals gebracht wurde. Und er hat Ja gesagt. Er hat schon vor Anbeginn der Welt Ja gesagt. Und er wollte dich haben. Er wollte, dass die Trennung zwischen dem Vater und seinen Kindern endlich weg ist. Es war eine dicke, dicke Trennung. Das war im Heiligtum und im Allerheiligsten sichtbar durch diesen dicken, dicken Vorhang. Und es heißt es so total stark, ja, als Jesus starb, Matthäus 27:50 folgende, heißt es, und Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab seinen Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke. Von oben bis unten, stell dir es mal vor, dieser dicke Vorhang. Und Kenyon sagt, der war sogar mehrere Meter dick, dieser Vorhang. Ja, also er war undurchdringlich. Da gab keine, oder Zentimeter, aber genau. Vielleicht ist es falsch übersetzt oder so, ne? Genau. Und es gab keine Chance, zum Vater zu kommen. Du konntest nicht, wir konnten nicht, weil, wie Georg das schon gesagt hat, er ist heilig, Gott ist heilig. Wir waren voller Sünde. Sünde und Heiligkeit beißt sich, das geht nicht zusammen. Aber Halleluja, Jesus ist gekommen mit seinem Blut, hat uns gewaschen. Halleluja, der Vorhang zerriss. Und dann heißt es, es ist echt der Hammer, was da passierte, von oben bis unten. Und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber öffneten sich. Da war was los. Und dann heißt es, und die Heiligen, die auferstanden, die sind überall in Jerusalem umhermarschiert und haben sich den Menschen gezeigt. Halleluja, da war wirklich was los in der unsichtbaren Welt. Und auch in der sichtbaren. Da wurde das größte Werk, was jemals passiert ist, nämlich diese Trennung aufzuheben, die zwischen dem Vater und seinen Kindern bestand. Die wurde da aufgehoben. Und der Vorhang, der ist seitdem weg. Er ist weg. Lass dir nicht vom Feind einreden. Oh, du hast einen blöden Gedanken gehabt. Jetzt ist der Vorhang wieder da. Oder du hast was Blödes gesagt und was Blödes gemacht. Jetzt ist der Vorhang wieder da. Nein, der Vorhang ist zerrissen. Natürlich bitten wir um Vergebung, wenn wir was Blödes denken, machen, tun. Klar, aber der Weg ist frei zu unserem Vater. Er ist frei zu unserem liebsten Vater, der uns so sehr liebt und der sich so sehr wünscht, dass wir die ganze Zeit in seiner Gegenwart sind, dass wir die ganze Zeit Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir die ganze Zeit in seiner Liebe baden und uns an das Opfer erinnern und denken, dass Jesus sein Sohn für uns gebracht hat. Halleluja, weil es freut ihn so sehr, wenn wir seinen Sohn ehren, der das alles für uns gemacht hat, dieses größte Werk, das es jemals gab. Er freut sich so sehr, wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir an ihn denken und ihn feiern dafür, dass wir jetzt uneingeschränkte Gemeinschaft mit dem Vater haben dürfen und in seiner Liebe baden dürfen und nichts mehr ist an uns, ja, dass wir Gemeinschaft haben können mit dem heiligen Gott, weil er uns heilig gemacht hat. Juhu, bist du froh? Dass dein Gott dich heilig gemacht hat, gerecht gemacht hat. Wir waren die Ungerechtigkeit, aber jetzt sind wir gerecht. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind heilig, vollkommen in unserer wahren Wesen. Und deshalb dürfen wir Gemeinschaft haben mit unserem Vater. Und deshalb können wir ihm nahe kommen, weil Jesus sein Blut vergossen hat aus Liebe. Aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu uns. Oh, Halleluja. Er sagt, Jesus selber, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Und er hat sogar sein Leben für uns hingegeben, als wir noch gar nicht seine Freunde waren. Und das ist so eine große Liebe. Oh, lasst uns wirklich dieses Abendmahl zusammen feiern und an ihn denken, der die größte Liebe erwiesen hat und den Vorhang zerrissen hat. Halleluja. Dass uns nichts mehr vom Vater trennt. Halleluja. Überall haben wir hier Tische und nehmt euch Wein oder Saft, was sein Blut repräsentiert und ein Stück von diesem Matzen, was sein Körper, sein Leib, den er hingegeben hat, repräsentiert. Ja, steht auf. Wir wollen zusammen das Abendmahl feiern. Und bitte, wir wollen es zusammennehmen. Nimm es noch nicht alleine für dich, sondern wir machen das in Gemeinschaft. Halleluja, das ist eine wunderbare Sache, wenn wir das zusammen machen. Zu Hause kannst du das natürlich alleine machen. Aber hier ist so schön, wenn wir es zusammen machen. Auch ihr am Livestream, ihr seid voll dabei. Wir feiern mit euch, ihr feiert mit uns zusammen das Abendmahl. Nehmt euch Brot, nehmt euch Wein oder Saft. Halleluja. Und lasst uns zusammen seine Liebe feiern. Aber einfach Gemeinschaft mit ihm, während die anderen sich noch holen. Halleluja. Das steht in Lukas 22, 19. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, lass uns das Brot hochhalten, sein Leib ist. Wir danken dir für deinen Leib, den du hingegeben hast am Kreuz für uns, um die Trennung einfach vom Vater aufzuheben. Wir danken dir, dass wir durch deine Striemen, die du bekommen hast, heil sind und gesund sind. Wir danken dir, dass du jede Krankheit und jedes Gebrechen auf dich genommen hast und weggetragen hast und dass wir nicht mehr krank sind, Halleluja, sondern gesund, weil du uns gesund gemacht hast am Kreuz. Halleluja, danke Herr, wir loben und wir preisen und wir feiern dich Herr, auch für alle seelischen Wunden danken wir dir, die irgendwie noch da sind. Wir danken dir jetzt, dass Heilung fließt, indem wir dein Brot, was dein Leib ist, einfach essen. Danke, dass jede Wunde geschlossen wird, Halleluja, geheilt wird, äußerlich und innerlich. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen. Amen. Lass uns sein Leib essen. Halleluja. Lass uns sein Blut hochhalten. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir danken dir, Herr, dass durch dein Blut uns jede Sünde und jede Schuld vergeben worden ist. Herr, wir nehmen das jetzt absolut in Anspruch. Herr, jede Schuld, jede Sünde, jede Zielverfehlung, jedes Misstrauen, alles Böse einfach ist uns vergeben. Und wir nehmen das in Anspruch. Herr, durch dein Blut, durch dein Opfer ist es uns vergeben. Und wir sind rein, reingewaschen durch dein Blut. Wir danken dir, dass uns nichts mehr vom Vater trennt durch dein Blut. Wir danken dir, dass der Vorhang zerrissen ist, der uns vom Vater getrennt hat. Und dass wir hundertprozentige und ewige Gemeinschaft mit dir, Vater, haben. Danke, Herr, dass du so sehr dich danach gesehnt hast, dass wir deine Kinder, deine Söhne sind und deine Töchter. Und Jesus, dass du es getan hast. Kein Blut von Kälbern und Böcken konnte es, sondern nur dein Blut konnte die Schuld wegnehmen. Wir danken dir, dass wir rein sind und dass wir frei sind und dass der Feind keine Anklage gegen uns mehr in der Hand hat. Und dass sein Mund wirklich gestopft ist, weil das Blut Jesu uns gerecht gemacht hat und heilig gemacht hat und rein gemacht hat. Aber wir sind so, so unendlich dankbar, Herr. Danke. Oh ja, danke. Lass es uns trinken. Liebe. Danke, du hast es getan und es gilt in alle Ewigkeit. Und Herr, wir gehören zu dir und wir bleiben in dir. Jetzt und für immer. Halleluja, danke. Und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Also niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Nicht so niemand. Oh, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Danke. Danke. Amen. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow. Halleluja. Halleluja. Oh. Bleib einfach in dieser Gegenwart. Bleib in dieser Gemeinschaft. Bleib einfach mit ihm da drin. Halleluja. Ich möchte noch eine Bibelstelle zum Schluss. Ich möchte meine Predigt noch zu Ende führen. Geben. Was ist das Licht da ausgefallen? Ist das eine ausgefallen? Was ist irgendwie plötzlich hier so dunkel geworden? Weil sonst kann man das hier noch anmachen, das zweite. Irgendwas ist hier dunkler geworden auf der Seite. Da ist hell und da ist dunkel. Okay. Okay. 1. Johannes. 1. Johannes 1, Vers 3. Da heißt es, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere, oder manche Übersetzungen sagen auch eure, also unsere, eure, und also unser aller letztendlich, Freude vollkommen sei. Halleluja. Mit anderen Worten, es geht genau darum, bei all dem, weißt du, wenn Gott seinen Geist ausgießt, was heißt es? Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes, sag mal die Liebe Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist es, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Und das ist diese Gemeinschaft, von der Johannes spricht. Er sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Ich habe es vorher gesagt, der Vater und der Sohn kommen, um in unserem Leben Wohnung zu machen. Wie viele von euch wollen, dass der Vater und der Sohn in ihrem Leben nochmal in einer anderen Dimension Wohnung machen als je zuvor? Halleluja. Weißt du, ich glaube, jetzt ist die Zeit, ich bin schon am Ende meiner Predigt letztendlich, weißt du, jetzt ist die Zeit, in diesen Strom reinzuspringen. Jetzt ist die Zeit, Gott gießt seinen Geist aus. Gott tut etwas Neues. Ich weiß nicht, wie, ich hab gesagt am Anfang schon, ich weiß nicht, wie das alles läuft und wie er das alles macht. Aber ich weiß, Gott gießt seinen Geist aus. Und es ist der Geist des Vaters und es ist der Geist des Sohnes und es ist der Geist, der uns in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn führt. Und er möchte einfach, dass wir ihm Raum machen. Amen. So viel Raum, wie du machst, so viel kann in deinem Leben wirksam sein. So viele Gefäße wie die Witwe, wie die Frau, die zu der Elisa kam, wie so viele Gefäße, wie sie ausgestellt hat, so viel Öl kam rein. So viel Raum, wie du machst für das Öl, so viel kann Gott in dich hineingießen. Und ich möchte dir einfach empfehlen, in dieser Zeit zum Schluss für heute, ich möchte dir wirklich empfehlen, mache Raum für das Wirken, für das Ausgießen Gottes und seines Geistes in deinem Leben. Amen. Mache Raum für ihn. Mache Raum. Weißt du, lass dich nicht mehr ablenken von dem Strom. Weißt du, das ist das Geheimnis. Lass dich nicht mehr ablenken von dem Strom. Lass dich nicht mehr vom Trinken wegbringen. Lass dich, weißt du, in deinem Alltag, vielleicht musst du ein bisschen deine Zeitplanung in deinem Alltag verändern, um ihm noch mehr Raum zu machen. Ja? Einfach Raum zu machen. Weißt du, du brauchst Zeit, die du mit ihm verbringst, du brauchst Zeit, wo du Raum machst, einfach für das Wirken Gottes. Und weißt du, bei jedem tut das anders. Vielleicht ist es bei dir nicht so, dass er dir sagt, zieh eine Decke über den Kopf. Jemand hat zu mir gesagt, oh, ich habe eine kleine Decke über den Kopf gezogen, aber es hat nicht funktioniert. Also an der Decke ist nichts Heiliges an sich, verstehst du? Nicht die Decke ist der entscheidende Schlüssel, sondern dass du im Glauben Raum machst für das Wirken Gottes in deinem Leben, dass du Raum machst. Vielleicht sagt er dir, hey, leg dich auf dein Sofa auf den Rücken, oder vielleicht sagt er dir, setz dich auf deinen Stuhl und leg deinen Kopf auf deinen Schreibtisch, was auch immer. Weißt du, er sagt es dir auf deine Weise, aber entscheidend ist, dass du Raum machst für sein Wirken, dass du Raum machst für seinen Geist. Also sagst, jawohl, ich möchte so viel Raum wie irgend möglich für ihn machen. Vielleicht führt dich der Heilige Geist und sagt, hey, lass mal eine Mahlzeit aus, um Raum zu machen. Ja, dann sparst du dir Zeit fürs Essen. Gleichzeitig bist du ein bisschen leichter und dann kannst du Raum machen und kannst du Gemeinschaft haben mit ihm. Ja, vielleicht sagt er dir, hey, bau wirklich einfach noch mal eine extra Zeit mit mir ein. Weißt du, der Strom fließt. Wir müssen nur am Strom sein. Amen. Irina hat hier vorher diese Gießkanne hier abgestellt. Das ist eigentlich die Gießkanne von unserer Hausmeisterin, von der Micha. Aber jetzt kann ich sie vielleicht doch noch brauchen, weißt du? Es gibt einen Unterschied, weil irgendwie hatte sie den Eindruck, ich könnte die brauchen bei der Predigt. Und ich dachte mir, bin mir nicht sicher. Aber jetzt kann ich sie doch noch brauchen. Weil, weißt du, wir haben so manche Berührungen mit der Gießkanne erlebt. So. Ist nichts drin, keine Sorge. Außer Öl. Weißt du? Aber der Punkt ist, Gießkanne ist irgendwann mal leer. Noch ein bisschen was ist noch drin. Aber irgendwann mal ist leer und dann ist einfach einmal Gießkanne drüber und dann wird die Gießkanne wieder abgestellt oder muss wieder neu aufgefüllt werden. Aber weißt du, wir leben jetzt nicht mehr, und das empfinde ich so stark, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo Gott einfach ab und zu mal mit der Gießkanne über uns drüber schüttet, sondern wir leben in einer Zeit, wo Gott den Strom geöffnet hat, wo Gott in dieser Nation, in Deutschland, auch für Österreich, auch für die Schweiz, für ganz Europa, wo er einen Strom geöffnet hat, von dem wir jederzeit trinken können. Amen. Es ist ein Strom. Denk immer dran. Zeit der Gießkanne ist vorbei. Zeit der Gießkanne ist vorbei. Es war schön unter der Gießkanne. Man kann da auch was empfangen. Gell? Ist schon nicht schlecht hier so. Ist auch schön. Aber weißt du, es ist nicht mehr die Zeit der Gießkanne. Die Micha trinkt schon. Komm, hier ist deine Gießkanne. Ich sehe dich gerade. Du darfst deine Gießkanne wieder nehmen, weil es ist nicht mehr die... Ups. Es ist nicht mehr die Zeit der Gießkanne, sondern es ist die Zeit des Stromes. Amen. Es ist ein Strom, der ausgeht vom Thron. Es ist ein Strom. Halleluja. Und dieser Strom fließt. Und weißt du, du kannst so viel von dem Strom haben, wie du ihm Raum machst. Wie du zum Strom kommst. Und deswegen sage ich dir, mach ihm Raum. Ja, lass dich nicht ablenken. Wir wollen ihm Raum machen als Gemeinde. Ich habe gerade zum Heiligen Geist gesagt, Heiliger Geist, wie können wir Raum machen für diesen Strom? Weil ich glaube, dass noch viele auch über Livestream zuschauen und du sagst, wow, ich möchte auch gerne in diesen Strom reinspringen. Und weißt du, es ist tatsächlich so, es macht einen Unterschied, ob du live hier bist oder ob du nicht live hier bist. Es macht einen Unterschied. Ich weiß, letzten Sonntag sind da viele auch schon stark über Livestream berührt worden, heute sicher auch. Aber ich sage dir, es ist nochmal was ganz anderes. Wie viele von euch waren letzten Sonntag über Livestream dabei und sind jetzt live dabei und würden sagen, es ist ein Unterschied. Amen. Ja, schaut mal. So viele. Es ist ein Unterschied. Weißt du? Es ist ein Unterschied, weil die ganze Atmosphäre ist anders. Und deswegen, weißt du, ist es wichtig. Wir wollen Raum machen, weißt du, für den Hunger, für den Durst, der da ist. Weil ich spüre das. Da ist ein Hunger, da ist ein Durst da. Weil sonst wärt ihr nicht so zahlreich heute gekommen, weil ihr habt diesen Hunger. Da ist dieser Hunger. Da ist ein Hunger im Land. Wir beten ja eh schon lang dafür. Wir beten ja, Herr, gib Hunger ins Land. Amen. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn es tatsächlich passiert. Halleluja. Amen. Das heißt, da ist ein Hunger und da sind noch viele, die hungrig sind. Und da sind vielleicht Menschen in deinem Umfeld und ich möchte die wirklich auffordern. Weißt du, lad sie ein, sag ihnen, hey, du musst da sein, du musst live dabei sein. Und ich hatte gerade so den Eindruck, dass wir Folgendes machen. Ich hoffe, dass das für die Mitarbeiter okay ist. Aber dass wir haben ja am Dienstag Intensivabend. Ja? Dienstag ist Intensivabend. Und ich würde gerne den Dienstag einfach nicht den klassischen Intensivabend machen, sondern ich würde gerne den Dienstag hier im Saal machen und einfach hier im Saal einfach weitergehen im Strom. Einfach, was der Heilige Geist tut, einfach. Und wer immer kommt, wir kommen einfach dazu. Wir machen einfach Herrlichkeitserweckungsgottesdienst oder wie auch immer du es nennen willst. Strom vom Thron, keine Ahnung. Schabalabba-Strom, wie auch immer. Egal, auf jeden Fall. Wir wollen einfach, oder ist es okay für die Mitarbeiter? Ist es okay, das kriegen wir hin, oder? Dass wir das so organisieren, dass wir hier vor Ort statt intensiver machen wir hier, sodass wir nochmal wirklich auch einen Abend haben. Vielleicht sind manche da, die sagen, ja, ich kann Sonntag nicht kommen, weil da muss ich arbeiten. Dann komm, Dienstagabend ist deine Gelegenheit. Komm und trink vom Strom. Wenn du jemanden kennst, der nicht hier ist heute Morgen, der noch nicht hier war, der vielleicht über Livestream schon zuschaut und hungrig ist oder vielleicht noch gar nichts davon weiß, vielleicht jemand, der ausgetrocknet ist, ein Christ oder nicht Christ, weißt du, jemand, der vielleicht in Drogen gebunden ist oder jemand, der in Alkoholprobleme hat, was auch immer, bring ihn hierher, weißt du, trink vom Strom und dieses Bedürfnis nach diesen anderen Dingen verlässt dich. Amen. Das ist so. Weißt du, wenn du von diesem Strom Gottes trinkst, dann hast du kein Bedürfnis mehr nach Alkohol, dann hast du kein Bedürfnis mehr nach Drogen, denn das ist die beste Droge. Amen. Ja, im Englischen kann man so schön sagen, there is no high like the high on the most high. Ja? Also es gibt kein High, das so high ist wie das High, das man mit dem Allerhöchsten hat. Ja? Im Englischen heißt der Allerhöchste the most high. Ja? Also ja, das ist so. Ja, Gott Gott füllt den Mangel aus. Und heute Morgen, weißt du, wir werden für jeden beten hier. Und wir werden am Dienstag für jeden beten. Und wir werden nächsten Sonntag für jeden beten. Aber wenn du einfach diesen Hunger in deinem Herzen spürst, wenn du einfach dieses Bedürfnis in deinem Herzen spürst, dann lass für dich beten, lass für dich nicht nur einmal beten, lass nicht nur zweimal beten, sondern lass wirklich dich auffüllen vom Strom, trink vom Strom und mach Raum für das, was er tun will in dieser Zeit. Amen. Und am Dienstag hast du wieder die Gelegenheit, Leute mitzubringen und dann werden wir beten und dann wieder am Sonntag oder wie auch immer, vielleicht sagt uns am Dienstag, macht am Mittwoch, ich weiß es nicht, aber wir gehen einfach von einem zum anderen, alles andere ist zu gruselig. Ja, das. Aber wir wollen Raum machen für den Strom. Seid ihr da einverstanden? Wir wollen Raum machen für den Strom. Halleluja. Preist den Herrn. Wie von euch sind hungrig zu trinken? Oder durstig, muss man eigentlich sagen. Ja, trinken muss man eigentlich durstig sein. Halleluja. Oh, Emma, komm mal her. Der Heilige Geist hat was für dich. Steh mal auf. Oh, ja. Oh. Mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Also ich lasse mich einfach auch in diesem Gottesdienst, ich lasse mich einfach völlig vom Heiligen Geist führen. Ich weiß ja auch immer nicht, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, jetzt sind wir gleich bereit, einfach wirklich die Hände aufzulegen und dich wirklich einzuweichen im Strom Gottes. Und die Vaterliebe möchte dienen und er möchte dir wirklich diese Realität seiner Gemeinschaft geben. Vielleicht sind Verletzungen noch in deiner Seele, dass du einfach Schwierigkeiten hast mit der Vaterliebe Gottes, weil du einfach sie nicht erlebt hast in deinem Leben. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben, die dich traumatisiert haben, vielleicht Beziehungen, die schwierig waren, die einfach dich davon abgeschnitten haben, wirklich die Liebe des Vaters erleben zu können. Heute Morgen möchte er durchbrechen, er möchte diese Blockaden brechen, weißt du, in diesem Strom bricht er diese Blockaden. Weißt du, ich habe es bei mir gemerkt, dass er noch manches gebrochen hat, weißt du, das geht immer weiter, weißt du, der Strom geht immer weiter und er möchte einfach immer tiefer gehen mit seiner Liebe. Deswegen einfach sei dafür offen, dass er dich, ich spüre das, das wird stark. Halleluja. Preist den Herrn. Ich glaube, ich sage jetzt gar nicht mehr viel. Wir müssen jetzt Raum machen für den Strom. Halleluja. Lass uns einfach gerade jetzt eine Sammlung einnehmen noch, dass wir dir da auch die Gelegenheit gegeben haben, in diesem Strom einfach hineinzugeben, ist das größte Vorrecht, das dir passieren kann. Also sollst du die Gelegenheit haben, hineinzusäen, auch bevor wir dann beten, weil es wird am Ende wieder Open End werden. Und dann wissen wir nicht mehr, was wir da noch, wo wir da noch irgendwie dazukommen. Also hast du jetzt die Gelegenheit zu säen, hineinzugeben in den Strom. Frag den Heiligen Geist, was sollst du geben, was sollst du säen? Wenn du hier vor Ort bist, du weißt es ja, du kannst immer in bar geben oder du kannst per Verpflichtungserklärung geben. Oder du kannst aber auch, wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet. Dann kannst du per Kreditkarte geben oder per PayPal oder per Überweisung. Das sind deine Möglichkeiten. Könnt ihr das einblenden über Livestream bitte? Von der Technik oben, genau, blendet es ein, einfach die Möglichkeiten, wie sie geben können für den Livestream. Und hier vor Ort einfach, lass mal die Eimer durchgehen und du tust es, was er dir zeigt, hinein in den Strom. Weißt du, wenn du in den Strom Gottes säst, dann wirst du vom Strom Gottes ernten. So einfach ist es. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte und wir wollen Raum machen für die Ernte Gottes aus dem Strom und deswegen wollen wir säen, einfach so wie der Heilige Geist uns führt, tu das einfach, was er dir zeigt. Und während ihr gebt, einfach Roland, kommst du kurz nach vorne und gibst die Ansagen weiter, einfach, dann haben wir das auch. Während der Roland kommt, noch kurz eine Sache, eine Ansage auch. Wir haben ja nachher noch, drüben gibt es ja Mittagessen, wir werden es so machen, das vielleicht dazu, zum Mittagessen. Das Mittagessen ist ja drüben, dann das Buffet und so weiter. Ihr dürft einfach zum Mittagessen gehen, wann ihr das wollt. Ja, wir werden hier beten einfach, du darfst zwischendurch Mittagessen und wiederkommen oder du darfst erst dir dienen lassen und Mittagessen, wie auch immer. Auf jeden Fall, es gibt Mittagessen und wir bräuchten noch zwei Helfer. Die Svetlana bräuchte noch zwei Helfer, die sie für eine Stunde während des Mittagessens, nur für eine Stunde, weil wir was sprechen müssen auch noch, die sie einfach da vertritt für eine Stunde. Wer kann sich das vorstellen? Wer kann einfach im Café mit einspringen für eine Stunde und da mithelfen? Ja, super, Nadja. Noch jemand? Du auch, Faschid, wunderbar. Meldet euch einfach bei der Svetlana gleich, sie ist eh gerade draußen im Café. Okay, du auch, super, wunderbar, dann umso besser. Halleluja. Preist den Herrn. Preis, ja, geben wir einen Applaus, Halleluja. Außerdem, letzten Sonntag war das ja unklar, auch für die, die über Livestream schauen. Also wir machen es heute so, für die Telefon-Hotline, die ist auch freigeschaltet, die war auch letzten Sonntag freigeschaltet, nur hat es keiner so richtig mitgekriegt, beziehungsweise sie haben dann doch Leute angerufen, weil ich es nicht angesagt hatte. Aber wir machen es einfach so, wenn wir hier ungefähr 10 Minuten da drin sind, einfach im Strom zu dienen, so ab 10 Minuten nach Ende des wir machen kein offizielles Ende des Gottesdienstes, Open End, aber 10 Minuten, nachdem wir begonnen haben, für Leute zu beten, ich werde am Anfang für die beten, die über Telefon dann auch wieder für die Leute beten, und dann könnt ihr anrufen, eine Stunde lang könnt ihr anrufen über unsere Hotline 0715817581010. Okay, und Und die Kinder für die Freizeit, heute geht ja unsere Kinder- und Jugendfreizeit für alle 10- bis 14-Jährigen los. Und wir werden es so machen, dass wir, wenn wir jetzt gleich beginnen mit dem Dienen, werden wir als erstes für die Kinder und die Mitarbeiter beten. Ja, wir werden als erstes die Kinder und die Mitarbeiter segnen und für sie beten. Und sie, ich meine, was Besseres kann ihnen nicht passieren, als in dem Strom einfach auf die Freizeit zu gehen. Halleluja, besser geht's gar nicht, wenn sie alle schon eingeweicht sind. Es sind insgesamt, glaube ich, 25 Kinder, die bei der Freizeit dabei sind. Einige davon sind auch aus unserer befreundeten ukrainisch-messianisch-jüdischen Gemeinde dabei. Aber alle, die hier heute vor Ort im Gottesdienst sind, einige werden nach dem Gottesdienst noch in Esslingen abgeholt, aber alle, die hier vor Ort dabei sind, die dürfen dann als erstes, wenn ich den Leuten beginne zu dienen, wenn wir beginnen, Hände aufzulegen, dürfen als erstes einfach dann nach vorne kommen, zusammen auch mit den Mitarbeitern fürs Café und zusammen mit den Mitarbeitern für die Telefon-Hotline. Ihr dürft als erstes kommen und ich lege euch als erstes die Hände auf. Okay, gut. Wenn du zwischendurch auch in der Dienstzeit, weißt du, wenn du ein Zeugnis hast, was Jesus dir zeigt, eine Vision, weißt du, wir wollen auch, das soll jetzt auch nicht so eine Tradition sein, irgendwie jetzt legen wir halt einfach die Hände auf und so, sondern wenn du zwischendurch ein Zeugnis hast, das du geben möchtest, wo Gott dir was zeigt, eine Vision vielleicht, die du hast oder was auch immer, oder vielleicht ein Zeugnis hast von dem, was Gott seit letzten Sonntag in deinem Leben getan hat, dann komm einfach auf mich zu, dann können wir es einfach zwischendurch auch im Strom, einfach so wie der Heilige Geist es führt, einfach mit einbauen. Wir wollen einfach mit dem Heiligen Geist fließen, auch hören, was der Heilige Geist tut, weil das ist dann auch wieder ermutigend zu sehen, was passiert. Weil ich habe wirklich gesehen, die letzten Male, als wir gedient haben, ich habe gesehen, es sind so viele Sachen passiert bei Leuten und so tiefgehende Sachen. Ja, ob das Visionen ist, ob das innere Heilung ist, ob das Freisetzung ist, einfach eine Offenbarung der Liebe des Vaters, so tiefe Dinge. Und das ist wunderbar. Und ich würde es gerne hören, einfach auch, was da passiert. Und weil ich sehe es ja, was passiert, und ich spüre es auch. Aber manchmal ist es gut, einfach wenn es alle einfach auch mitbekommen, und dann kannst du einfach auch ein Zeugnis geben und auch gerne natürlich über Livestream. Du kannst uns gerne auch eins schreiben, wenn du ein Zeugnis hast, was Gott einfach in diesem Strom in deinem Leben tut und verändert, dann schreib uns einfach ein Zeugnis. Okay, das Videoteam hält die Stellung einfach bis zum Ende. Ja, okay, super, sehr gut, Halleluja. So dass also der Livestream tatsächlich, für die, die über Livestream zuschauen, wichtig ist, der Livestream wird heute erst beendet, wenn tatsächlich nichts mehr ist. Ja. Wann auch immer das ist, ich weiß nicht, die dürfen zwischendurch natürlich kommen und auch für sich beten lassen. Kein Problem, sodass sie nicht vom Stuhl kippen da hinten. Aber, oder oben im AV-Studio. Generell lassen wir es einfach durchlaufen. Okay, Roland, du kommst mit den Ansagen. Genau, Halleluja. Geben wir Roland einen Applaus. Stimmt, das ist auch noch gut, der Empfang für Neue. Wir haben ja letzten Sonntag schon den Empfang für Neue verschoben. Also wir schauen, dass wir heute den Empfang für Neue hinbekommen irgendwie. Also wir schauen einfach, wenn wir fertig sind mit Dienen, schauen wir einfach, wer noch da ist. Und dann okay. Gucken wir. Okay, also genau, wir schauen. Okay. Ja, alle Eltern, die ihre Kinder im Kinderdienst haben, bitte jetzt unmittelbar nach dem Gottesdienst die Kinder abholen. Und dann haben wir ja heute unser gemeinsames Mittagessen im Café, Zeit der Gemeinschaft, und das Ganze soll so bis 15 Uhr stattfinden, und dann werden die Türen verschlossen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Dienstag Glory Life Intensivabend hier im Gottesdienstraum, und am Donnerstag sind Glory Life Schulferien. Der nächste Schulabend ist wieder am 15.8. mit Adam Thompson hier im Gottesdienst. Sonntag, 11.8., 10 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Bring deine Bekannten, Freunde mit, Kindergottesdienst wie immer, für Kinder von 0 bis 16 Jahren, Anmeldung 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Und hier noch eine Info von unserem Büchertisch. Ab sofort ist das neue Songbook im Glory Shop und online unter shopglorylife.net verfügbar. Da sind Texte drin, Melodien, Akkorde, ausgewählte Songs aus den alten Heiliger Geist weh in unserem Land und Redeemer und tief in mir brennt ein Feuer. Dann habe ich noch eine Vorschau am ersten Oktoberwochenende und zwar Samstag, Sonntag, 5. und 6. Oktober findet zum ersten Mal das Herrlichkeits- und Aktivierungswochenende die Söhne der Herrlichkeit, Lieblinge des Vaters statt. Samstags wird es von 10.30 Uhr bis 19 Uhr am Herrlichkeits- und Aktivierungstag sein, als Lieblinge des Vaters, und da werdet ihr aktiviert. Am Sonntag findet dann eine Herrlichkeits- und Wundergottesdienst statt, und für Samstag ist eine kostenlose Anmeldung notwendig über die Homepage, damit wir wissen, wie viel kommen. Flyer sind auch bald verfügbar. Und alle anderen Termine findet ihr im Infoblatt Aufbruch für Juli und August am Welcome-Tisch und Infoständer. Halleluja. Halleluja. Ich möchte kurz, dass die Nadja die Vision weitergibt, die sie vorher im Lobpreis gehabt hat. Erzähl einfach, was du gesehen hast. Also ich habe im Lobpreis gesehen, dass der Herr uns einfach als einen Goldbarren in der Hand hält. Und ein Goldbarren hat so 99,99% Sauberkeit und dieser Goldbarren hat den Stempel 100%. Ohne Amen. Komma, ja, absolut rein, absolut sauber. Oh. Und auch... Und dieser Goldbarren, der war so wertvoll. Also ich meine, in dieser Welt ist Gold schon wertvoll, aber das war von wundervollen Schätzen in sich drin, ja. Und in dem Goldbarren waren viele, viele Schätze. Jeder einzelne, absolut individuell, nicht irgendwie so, jeder einzelne wertvoll. Und dann lag es so in der Hand des Herrn, das war so auch in ihm liegen, in ihm, ja. Und nach einer Zeit lang ist diese Goldbarren auseinandergeflossen, so wie die Bilder heute waren. Oh, so ist das auseinandergeflossen und auf die Erde geflossen. Und da hat einfach jeder Einzelne das, was der Herr in ihn reingelegt hat und sauber gemacht hat, auch vollbracht. Ja, diesen Schatz ja auf die Erde gegossen. Oh, Amen. Wow. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Segne mir noch die Sammlung. Danke, Vater. Ich glaube, genau das ist, was passiert, was sie gesehen hat. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, auch für jeden Einzelnen, der in diesen Goldstrom hineingesät hat. Weil ich habe heute auch schon, ich habe auf der Bühne, ich habe diese goldene Ölquelle gesehen. Ja. Das Bild ist sehr passend, da das jetzt da hängt. Halleluja. Das ist wirklich so. Ich glaube, pass auf, schau einfach mal bewusst einfach auf dieses Bild, das da an der Wand hängt und nimm einfach mal das einfach mal auf. Da ist total was drauf. Uiuiuiui. Danke, Vater. Danke, Vater. Weißt du, da wirst du hineinversetzt. Das ist, was über dich drüber geht. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für den Strom, Herr. Danke für die Saatkörner, die in den Strom gesät sind, Herr. Danke, Herr, dass der Strom sie mitnimmt, Herr, und dass sie reichlich Frucht bringen, Herr. Herr, wie die 5 Brote und 2 Fische, Herr. Danke, Herr. Und danke für 12 Körbe, die zurückgehen, Herr, an den, der gesät hat, Herr. Danke, Vater. Dein Überfluss, Herr, im Strom. Deine Wunder, auch finanzielle Wunder sind im Strom. Also es ist ja, Gold spricht auch von Versorgung. Ja, das, das sind auch Versorgungswunder. Halleluja. Das sind Versorgungswunder. Das sind Versorgungswunder. Halleluja. Halleluja. Hier in dem Bereich sitzt jemand und da ist wirklich so, du hast wirklich, wenn du an Finanzen denkst, dann siehst du wie ein Loch. Es ist wie wenn da immer ein Loch wäre in deinen Finanzen, ein Finanzloch, so sagt man ja auch manchmal, ein finanzielles Loch. Wen betrifft es? Streck einfach kurz deine Hand aus. Halleluja. Danke, Vater, dass dein Strom jetzt zu dieser Person, Es sind gleich mehrere. Also zu diesen Personen fließt jetzt in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr, du bist der, der jeden Mangel ausfüllt. Herr, du sagst, ja, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Halleluja. Da ist Frieden für dich, weil Gott ist dein Versorger. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Amen, Amen. Halleluja. Jetzt preist den Herrn. Jetzt lasst uns beten für alle, die heute nicht hier sein können, aber durch diese Kleidungsstücke und Tücher gesegnet werden. Weil Apostelgeschichte 19,11 sagt, sie nahmen die Kleidungsstücke und Tücher, legten sie von Paulus weg auf die Kranken und die Kranken wurden gesund und die Dämonen fuhren aus und die Gebundenen wurden befreit und Tote werden auferweckt. Halleluja, streckt eure Hände aus, lasst uns den Strom Gottes freisetzen, der hier ist. Danke, Vater, Herr, für diese Fülle deiner Herrlichkeit, die hier ist, Herr. Danke, Herr, dass du sie speicherst in diesen Kleidungsstücken und Tüchern, gerade jetzt, Herr. In Jesu Namen. Und wo immer diese Kleidungsstücke und Tücher hinkommen, Herr, Herr, kommt diese Herrlichkeit hin, Herr. Kommt dieser Strom hin, Herr. Dieser Strom vom Thron, der fließt durch den Sohn. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wo immer diese Kleidungsstücke und Tücher hinkommen, Herr, werden die Kranken gesund. Dämonen fahren aus. Tote werden auferweckt, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr. Ui. Puh. Wow, wow, wow, wow. Wenn ihr jetzt noch lang weiterbetet, dann kann ich mich nicht mehr halten. Weil, Ui. Weißt du, da ist so ein Strom Gottes auch hier im Raum. Wow. Puh. Ganz genau. Halleluja. Danke, Jesus. Oh. Puh. Weißt du, wir stecken alle unter der Decke. Wir stecken alle unter einer Decke mit dem Herrn. Oh, Halleluja. Halleluja. Jetzt muss ich noch mal schauen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nee. Okay. Weiß den Herrn. Ja, genau. Das wurde, glaube ich, schon angesagt. Das ist Irinas neues Liederbuch. Halleluja. Songbook, Glory Life Music. Kannst du dir am Büchertisch besorgen. Das ist mit Noten der aktuellen Lieder von Irina. Das kannst du dir besorgen. Das ist eine super Sache. Kannst du verwenden, um auf dem Klavier zu spielen oder Gitarre oder was auch immer. Halleluja. Danke, Jesus. Wieder für ein neues Produkt aus dem Hause Glory Life Music. Danke, Jesus. Wie viele von euch sind bereit, vom Heiligen Geist zu empfangen heute Morgen? Halleluja. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ihr dürft es hier wegnehmen. All diese Sachen hier. Halleluja. Und ich gehe da nach oben. Und wir machen es so, dahin sind schon die ganzen Kinder, auch von der Freizeit und auch die Mitarbeiter. Wir machen es einfach so, als erstes dürft ihr einfach alle nach vorne kommen und wir wollen für euch beten. Ich komme mal hier, gehe mal hier nach oben, dann habt ihr Platz da unten. Halleluja. Kommt einfach nach vorne und auch die Mitarbeiter von der Freizeit, aber auch die Mitarbeiter, die nachher jetzt gleich am Telefondienst, an der Hotline mitdienen werden. Ihr könnt übrigens die Nummer einblenden, auch für die, die über Livestream zuschauen, wo dann in 10 Minuten, eine Stunde lang jemand da ist, der für euch betet am Telefon. 07158175810. Vorher wird für die auch gebetet. Und auch Kaffeedienst, wer im Kaffeedienst ist, darf auch jetzt kommen und für sich beten lassen. Ja. Einfach alle die jetzt gleich auch weiter im Dienst sind, Halleluja. Ihr dürft euch ruhig zu mir trennen, ihr müsst euch nicht zu den Leuten trennen. Genau. Halleluja. Die Leute beten auch für euch, aber Irina, kommst du mit dazu, dass wir zusammen die Hände auflegen? Halleluja. Und dann darf auch schon das Lobpreisteam nach vorne kommen, weil wir wollen einfach, während wir einfach in den Strom reinspringen, ist einfach super, wenn das Lobpreisteam im Hintergrund spielt. Oder vielleicht machen wir es so, vielleicht kommt das Lobpreisteam zuerst. Das machen wir heute mal so. Als allererstes das Lob. Vielleicht doch erst nachher beten. Okay, also wer vom Lobpreisteam denkt, der kann noch mehr vertragen, bevor er spielt, darf gerne herkommen und ich bete als erstes für ihn, okay? Halleluja. Halleluja, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Halleluja. Lasst euch Zeit. Halleluja. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Füll ihn, füll ihn, füll ihn, füll ihn. Mehr Heiliger Geist. Oh, Jesus. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Für dich bete ich erst nachher. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ist das Kaffeeteam. Kommt ihr mal her. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist, Herr. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Tiefer, tiefer, tiefer. Lass sie tiefer gehen mit dir, Herr. Oh, lass sie tiefer gehen mit dir, Herr. Danke, Vater. Oh, mehr von deiner Liebe, Herr. Oh, ja. Ja, Herr, du machst uns immer mehr süchtig nach deiner Liebe, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr Heiliger Geist. Taug sie ein in den Strom. Heiliger Geist, blase ganz neu in sein Leben, Herr. Blase ganz neu in sein Leben, Herr. Blase ganz neu in sein Leben, Herr. Halleluja. Oh, mein Heiliger Geist. Mein Heiliger Geist. Mein Heiliger Geist. Mein Heiliger Geist. Danke für deine Liebe. Du sagst, Herr, der Paulus sagt, deine Liebe überwältigt mich, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du ihn überwältigst, Herr, mit deiner Liebe. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr Heiliger Geist, oh, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, oh, mehr Heiliger Geist, oh, mehr Heiliger Geist, oh, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Jeder, der sonst hungrig ist, einfach und sagt, jawohl, ich möchte Gebet heute Morgen empfangen. Ich möchte einfach hineinspringen in den Strom. Ihr dürft euch einfach hinter die, die jetzt vorne sind, einfach hinterstellen und einfach auch den Platz einnehmen. Halleluja. Wir beten für jeden. Danke, Vater. Danke, Vater, für die stärkste Kinderfreizeit, Herr, die es jemals gab bei Glory Life, Herr. Eine Freizeit im Strom, Herr. Oh, im Fluss Gottes, Herr. Im Übernatürlichen, Herr. Oh, in deiner Kraft und in deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Der Geist möchte mehr geben von sich. Er liebt dich so sehr. Danke, Vater. Danke. Danke für deine Liebe zu ihm. Danke, dass du deine Liebe zeigst. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe. Sorge ist schon auch noch da. Halleluja. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie. Oh. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr von deiner Liebe, Herr. Mehr, Vater. Oh, mehr. Mehr, Vater. Mehr, Vater. Alles gut. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Füll ihn mit deiner Liebe. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, du liebst ihn. Danke, Herr. Danke, Herr. Komm und lass ihn deine Liebe sehen, Herr, wie nie zuvor. Offenbarung deiner Liebe, Herr, wie nie zuvor. Offenbarung deiner Liebe wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, eine Quelle, die nie mehr trocken wird. Oh, eine Quelle, die ausgibt, ausgibt, ausgibt, ausgibt. Nie mehr aufhört. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Gib ihm mehr. Rühr ihn, Vater. Alle, Herr, füll sie alle mit deiner Liebe. Oh, gib ihm mehr, Herr. Gib ihm mehr, Herr. Oh, mehr, Herr. Auch dir. Oh, danke, Vater. Ja. Gib ihm mehr, Herr. Gib ihm mehr, Herr. Gib ihm mehr von dir. Danke, Vater. Füll sie alle, Herr, füll sie mit deiner Kraft, Herr. Schaut einfach auf Jesus, Kids. Schaut nicht auf euch einander, sonst könnt ihr schlecht empfangen. Schaut einfach auf Jesus. Gott berührt jeden so, wie es für ihn richtig ist. Er berührt dich wieder anders, wie den neben dir. Danke, Vater, mehr von dir. Danke, Vater. Danke, Vater, für mehr von dir. Mehr von dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Danke für mehr von dir. Oh, für mehr von dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Gib ihnen diese Woche ganz spezielle Begegnungen, Herr, mit dir, Herr. Dass sie nicht nur Spaß haben miteinander, das auch. Aber gib jedem einzelnen Kind, Herr, gib jedem einzelnen Jugendlichen, Herr, in dieser Woche wirklich eine persönliche Begegnung mit dir, Herr. Danke, Vater. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn, füll ihn, füll ihn. Füll ihn, Heiliger Geist. Füll ihn mit deiner Kraft. Halleluja. Oh, mehr von dir, mehr, mehr, mehr, mehr. Auch die Mitarbeiter, füll sie, Herr. Mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir, Herr. Oh, frisch gefülltes, halb gewonnen. Wer ist noch von der Kinder- und Jugendfreizeit und hat noch nicht gedient bekommen? Ist noch jemand von der Kinder- und Jugendfreizeit? Okay, Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Mehr, Herr, mehr, mehr, mehr. Füll sie mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Füll sie auf. Halleluja, Halleluja. Oh, das reicht für die Woche. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer ist noch von der Kinder- und Jugendfreizeit, der noch nicht empfangen hat? Okay, Halleluja. Gut, dann könnt ihr andere nach vorne kommen. Und Irina, du kannst dann in den Lobpreis gehen. Und dann könnt ihr im Lobpreis im Hintergrund, weil wir wollen wirklich, weißt du, wir wollen nicht, kommt ruhig ganz nach vorne. Wir wollen, es geht nicht nur darum, es geht nicht um Handauflegung nur, sondern es geht wirklich darum, in den Strom reinzuspringen. Und deswegen lasst uns einfach wirklich gemeinsam Gott preisen, lasst uns ihn loben, lasst uns einfach unseren Blick auf Jesus richten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, du kannst da mit reingehen. Zumindest ein Stück weit ist es möglich, auch wenn ich dir nicht die Hand auflegen kann, aber es ist möglich, weil die Atmosphäre auch rüberkommt. Aber wie gesagt, ich empfehle dir, am Dienstagabend werden wir hier einen Ausgießungsabend haben. Sei live dabei, komm einfach, lass dir dienen. Auch wenn du heute da bist und dir dienen lässt, komm einfach am Dienstag wieder und lass dir nochmal dienen, weil es ist ein Strom, also da wird was entfacht, da wird was freigesetzt, es beginnt und dann geht es weiter. Also manchmal sind Leute zu schnell und sie denken, okay, also du bist vielleicht total ausgetrocknet, dein Boden ist hart wie Wüstenboden oder wie auch immer oder ausgedörrter Boden und dann betet jemand einmal für dich eine halbe Minute oder eine Minute. Und dann sagst du, oh, ich habe gar nicht viel gespürt. Und dann denkst du, das war's. Aber weißt du, das ist erst der Anfang. Gott knackt deinen Boden auf. Und deswegen ist es in diesem Fall wirklich total in Ordnung, wenn du mehrmals kommst. Weil Gott knackt was auf. Es wird weicher und weicher und dann kann er mehr reingehen. Also manchmal ist es so, Leute scheinen gefühlt zunächst gar nichts zu empfangen. Und dann betest du nochmal für sie und nochmal. Und vielleicht beim dritten oder vierten Mal plötzlich merkst du, wow, jetzt geht's durch. Jetzt geht's rein. Jetzt ist der Boden weich geworden. Deswegen, weißt du, denk nicht, es ist nur eine einmalige Sache, sondern lass dir weiter dienen. Sei auch am Dienstag wieder da. Lass dir dienen. Spring rein in den Strom. Weil das ist das, was Gott jetzt tut. Das ist das, was Gott jetzt in dir freisetzen möchte. Also gib dem Zeit. Gib dem Zeit. Halleluja. Halleluja. Lass uns den Herrn loben und preisen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wichtig wäre noch bei der ganzen Zeit, dass immer zwei Ordner in meiner Nähe sind. Also da, wo ich bin, sollten zwei Ordner sein, die auch immer gucken. Wie gesagt, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, du musst keine Angst haben, dass du dich verletzt. Und wenn du mal einen blauen Flecken hast, weil jemand dir den Ellbogen irgendwo reingedrückt hat, ist auch nicht so schlimm. Ehrlich, weil wenn du von Gott berührt bist, ist es kostbarer als alles andere. Aber du brauchst keine Angst haben, wir haben Ordner und wir wollen einfach wirklich auch aufmerksam sein, sodass du keine Angst haben musst, dass du dich irgendwie verletzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Mehr, Herr. Mehr, mehr, Heiliger Geist. Mehr von dem Strom, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Macht ruhig den Lobpreis ein bisschen lauter. Ich bin nicht so wichtig, der Lobpreis ist entscheidend. Halleluja. Mehr, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr, Herr. Mehr. Oh, Jesus. Oh, oh, dien ihm, Vater. Dien ihm, Vater. Dien ihm mit deiner Liebe. Gieß deine Liebe aus. Gieß seine Liebe, über seine Seele. For the joy of the Lord, it is my strength. Dies deine Vaterliebe, über seine Seele. Geist, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Danke, Heiliger Geist. Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr von dir, Herr. Gib mir mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir. Halleluja, Halleluja. Wo sind die Mitarbeiter vom AV-Studio oder vom Video? Kommt ihr ganz schnell her, vom AV-Studio und vom Video? Weil ich möchte euch dienen, ganz spezifisch. Halleluja. Danke. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ein Strom wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Halleluja. Füll sie mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Neue Dimension. Neue Dimension. Neue Dimension. Strom. Geh weiter in dem Strom. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Mehr, Vater. Mehr, Vater. Mehr, Vater. Mehr, Vater. Oh, mehr. Mehr. Mehr. Mehr. Touch him. Mehr von dir. Oh, von der Liebe des Vaters. Mehr von der Liebe des Vaters. Oh, von der Liebe des Vaters. Mehr, mehr, mehr. Oh, mehr wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Oh, wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Von dem Strom. Oh, wie nie zuvor. Ein neuer Tag. Oh, ein neuer Tag. Gib ihm mehr. Deine Kraft, Herr. Oh, deine Stärke, Herr. Deine Herrlichkeit, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Flut ihn. Flut ihn, Herr. Flut ihn, Herr. In deiner Kraft, Herr. Flut ihn, Heiliger Geist. Flut ihn, Heiliger Geist. Flut ihn, Heiliger Geist. Oh, flut ihn jetzt, Herr. Oh, füll ihn auf. Von dir. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, mehr, Herr. Mehr, Herr. Oh, oh, füll sie mit deinem Strom. Mm-hmm. Ah. Lass es durchgehen, gerade jetzt, Herr, durch jede Phase ihres Seins, jede Phase ihrer Seele, jede Phase ihres Körpers, erfüll sie mit dem Strom, mit dem goldenen Öl. Goldenen Öl. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr. Da ist mehr. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, übernimm die Kontrolle. Vollständig, Heiliger Geist, in ihrem Leben. 100%. Oh, mehr, mehr, mehr. Oh, mehr, mehr, mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Frisches Wasser fließen lassen im durstigen Land, sagt der Herr. Frisches Wasser im durstigen Land. Mehr, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Dem Heiligen Geist Zeit. Lass ihn nicht berühren in der Tiefe. Gib ihm Zeit. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr, Heiliger Geist. Oh, auch hier mehr. Mehr, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. More. Mehr von dir. Gib ihm Zeit. Gib ihm Zeit. Oh, Jesus. Mehr von dir. Touch him right now. Kraft Gottes. Kraft Gottes. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr, mehr, mehr, mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist, mehr. Gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Oh, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Heiliger Geist, oh, oh, oh, oh, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus, mehr Heiliger Geist. Oh, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Deine Vaterliebe, Herr, deine Vaterliebe. Gib mir mehr von deiner Liebe. Gib mir mehr von deiner Liebe. Mehr, mehr. Empfang. Halleluja, mehr, mehr von dir, mehr. Oh, Vater, oh, seht, welch große Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Oh, und wir sind es, oh, wir sind es, du bist es. Für wen wurde noch nicht gebetet, Herr? Oh, mehr, mehr, mehr, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Tu dein Werk für dich. Oh, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Vater. Oh. More. More. Oh. More. Mehr. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Heiliger Geist. Mehr. Mehr. Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Danke, Vater. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mehr, mehr, Jesus. Oh, mehr, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Überflutung. Haha. Nicht mehr denken, nur noch tanken. Nicht mehr denken, nur noch tanken. Oh, mehr, mehr. Mehr. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey. Ja, kitzelt uns. Halleluja, gleich. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Mehr. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr. Oh, mehr, mehr, mehr. Mehr direkt vom Thron. Für den Sohn. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh, touch, Jesus. Mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Habt ihr noch ein anderes Lied? Brauche ich mal kurz ein Mikrofon? Wo ist denn das zweite Mikrofon? Ah, du hast schon. Ah, okay, dann kannst du es haben. Ja, genau. Halleluja. Also ich stand hier vorne und ich habe für Israel gebetet und Gott hat mir so einfach die Karte von Israel gezeigt. Und durch diese Karte, also plötzlich wuchs ein riesengroßer Baum hier durch ganz Israel. Und dieser Baum ist für Ewigkeit und diese Blätter ist für Heilung der Nationen. Halleluja. Halleluja, Amen. Ja. Lass uns, ich hatte das auch auf dem Herzen heute Morgen, das ist ein Geist der Fürbitte, der jetzt gerade auf dich kommt, auch speziell für Israel. Aber ich glaube, dass er auch noch auf andere kommt, weil ich glaube, dass Gott möchte, dass wir in dieser Zeit wirklich Fürbitte tun für Israel wie nie zuvor. Wir beten für Israel. Lass uns mal unsere Stimmen erheben in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass die Herrlichkeit, die hier ist, Herr, heute Morgen, die uns einhüllt, Herr, die Herrlichkeit deiner Liebe, Herr. Danke, Herr, dass sie auch dein auserwähltes Volk einhüllt, Herr. Danke, Herr, für den Schutz, Herr, deiner Liebe, Herr, für den Schutz. Mantel, Herr, deine Herrlichkeit über deinem auserwählten Volk jetzt, Herr, vor den Angriffen der Feinde, Herr. Danke, Jesus, dass du sie einhüllst, Herr, in deinem übernatürlichen, göttlichen Iron Dome, Herr. Der nicht ein Iron Dome ist, Herr, sondern ein Glory Dome, Herr. In Jesu Namen, Herr, wir setzen das frei, Herr. Ein Glory Dome, Herr, ein Dom der Herrlichkeit um das ganze Land Israel herum und um das jüdische Volk weltweit. In dem Namen Jesus, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke. Halleluja, Halleluja. Der Gott Israels ist der Vater Jesu Christi. Halleluja. Und von ihm aus, wie es Tatjana gesehen hat, aus dem Stumpf Isais ist hervorgegangen ein Reis, der Frucht bringt. Aus dem Baum Israel ist hervorgegangen der Leib Christi. Halleluja. Und der Gott Israels, ja, der Vater Jesu Christi ist, gießt seinen Geist aus. Gießt seinen Geist aus. Oh, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, immer mehr. Oh, immer mehr, immer mehr, immer mehr auf dich. Immer mehr in deinem Leben. Oh, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr, mehr, mehr. Touch him, Lord. Touch him, Lord Jesus. Touch him, Lord. Oh, touch him, Lord. Touch him, Lord. Oh, touch him, Lord. Touch him, Lord.